herzlich willkommen zur wievielten Ausgabe? Die siebte, glaube ich, ne? Die siebte Ausgabe des CILF Media.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin René. Und ich bin Holger. Und die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen und wir haben wieder ein Thema. Aber... Die Fortsetzung, meinst du? Die Fortsetzung, genau. wir hatten ja ursprünglich die Idee, über Videospiele zu sprechen. Ja. Und da haben wir festgestellt, das ist ein sehr tiefgehender Bereich. Und wollten uns mal um die Geschichte kümmern. Und ich habe das dumme Gefühl, wir werden heute nur die ersten 10 Jahre schaffen. Ja, also wie viele Folgen werden es denn noch? Also wir werden zwischendurch auch andere Themen reinnehmen. 6, 7 Folgen? Naja, könnte so der... Ja. Ich glaube, heute hat die ältere Generation mehr zu sagen als die junge. Ja, aber die junge Generation kann heute eine Menge lernen. Und ich fand es auch ganz interessant. Ja. Gab es denn schon positives Feedback? Ne, der andere Podcast läuft genau, ja richtig. Ich glaube, der läuft ja heute erst. Wir sind schneller mit Aufzeichnen als mit Senden. Ja. Aber ich wollte vorher noch eine andere Geschichte loswerden. Zahnarzt hatten wir schon. Ach, hatte ich schon erzählt. Nee. Ich wollte einen Mikrofonständer bestellen. Ihr könnt euch bestimmt an die tollen Geräusche im letzten Podcast erinnern. Ich werde versuchen, heute nicht so auf den Tisch zu hauen. Wir haben ja auch schon das ein bisschen gedämpft. Aber ich hatte mich entschlossen, einen Mikrofongalgen, also ein Galgenstativ zu holen. Ja. Für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, das ist ein Stock. Und da ist ein Querstock dran und da kommt das Mikro rein. Das hat den Vorteil, ich könnte es nicht auf den Tisch stellen, das Mikrofon, sondern neben den Tisch. Ja. Warum haben wir es jetzt nicht auf den Stuhl gestellt? Weil meine Soundtests vor der Sendung, die 20 Minuten, die ich hier rumgeklopft und Geräusche gemacht habe, haben hervorgebracht, dass es nichts bringt. Ach so. Deswegen. Vielleicht kommen wir hier vor wie in der Steinzeit. Liegt jetzt hier eine Kaschmirdecke auf dem Tisch. Die Steinzeitgeräusche. Ja. Deswegen liegt jetzt hier eine Kaschmirdecke auf dem Tisch, wo das Mikrofon draufsteht und ich hoffe, dass die Übertragung vom Tisch auf das Mikrofon jetzt nicht so massiv ist. Aber wir haben es mit dem Rascheln noch nicht probiert. Das ist ja eine... Achso, okay. Ne, ich hoffe, dass wir nicht allzu viel rumrascheln. Ich glaube, das tut heute auch gar nicht zum Thema, oder? Was ein bisschen schade ist, das ist... Ich habe keine Röhren dabei. Also, ja, das ist keine Röhren dabei. Holger hat ein bisschen Elektrotechnik mitgebracht, ein paar Bauteile. Wir wollten ja auch mal so einen Chip aufschneiden, aber ich glaube, das würde ich dann mal mit der Kamera begleiten. Okay. Ja, weil da gibt es viel zu sehen, das wäre... Ich glaube, so viel gibt es da gar nicht zu sehen. Naja, also es ist schwer zu übertragen, so über... Vielleicht brauche ich mal ein Elektronenmikroskop mit Kamera. Ja, obwohl ich habe einen guten Zoom an meinem Mikro, also quasi einen guten Makrobereich. Ach so. Wenn man es im bloßen Auge gut erkennen kann, dann geht es mit der Kamera noch besser. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Gut, also Geigenmikrofon, da wollte ich, Geigenstativ, da wollte ich was sagen. Also, ich hatte, habe ja so ein Stammkaufhaus im Internet, wo ich Musikgeräte hole. Und da hatte ich halt auch nach einem Stativ geguckt für ein Mikrofon und bin auf zwei getroffen. Was waren denn deine Kriterien? Gab es da welche oder einfach auf gut Glück? Also es ist ja so, ich habe erstmal geguckt, was so eine Geigenstative kosten. Ja. Ne? Und dann habe ich halt auch schnell gemerkt, wo der Preis ist, habe gesagt, ja, bin ich bereit zu bezahlen und habe zwei Modelle halt gehabt von unterschiedlichen Herstellern und hatte, wie sollte ich ihn nennen im Podcast, Großmeister Chris oder so sollte ich ihn mal nennen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, den hatte ich gefragt, weil der kommt halt aus dem Radiobereich und der kennt sich aus und habe ihn halt die beiden Hersteller genannt und da hat er mir halt einen empfohlen und jetzt habe ich trotzdem nochmal bei meinem Musikkaufhaus der Wahl im Internet angerufen und habe direkt in der Mikrofonabteilung angerufen, ne, und sagte so, ich habe zwei Fragen, einmal brauche ich einen Popschutz und dann noch ein Geigenstativ. Was ist ein Popschutz? Ja, kommen wir dazu. Zum Spucken oder? Nee, ich habe abgemacht, deswegen fragte ich dich vorhin, ob wir einen Popschutz brauchen. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Das ist so ein, was aufs Mikro raufkommt. Genau. Ja. Ich kann es dir zeigen. Gegen Schnappatmung. Das hier ist ein Popschutz. Ja. Genau. Der heißt auch, glaube ich, auch Plopschutz. Nee, ich kenne ihn nur unter Popschutz. Der fängt die P's alle ab, wenn du P sagst. Ach so. Und Pause. Ich glaube, ich habe ein welches P. P. Kumpel. Ja, nee, dafür ist er da, ne, dass das nicht so ins Mikro halt. Und ich hatte, fragte den Typen halt, ne, ich habe ihm gesagt, dass ich wegen einem Popschutz und einem Geigenstativ, und er sagte halt mir, ja, den Popschutz da könntest du mich fragen, bei dem anderen, da würde ich, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, na gut, dann erstmal Popschutz, habe ich ihm das Mikro erklärt, was ich, oder genannt, was ich habe, und dafür gibt es halt keinen Popschutz. Weißt du, das hier ist eigentlich auf, das vor einem Fernsehmikrofon. Ja. Und der ist zu groß, also der passt da nicht so rauf, aber der tut's halt. Ja. Ich hätte gerne einen, der da so passt. Ne? Haben sie nicht, ne? Und dann, oh, jetzt hat das Mikro gewackelt und bestimmt auch gedonnert gerade. Und stell dir vor, ein LKW-Fahrer hört dir zu und erschreckt sich und. Der ist jetzt wahrscheinlich dann taub. oder hat die Fahrzeuge neben sich gerammt, genau. Von der Straße runtergerammt. Direkt ins Haus. Oder? Wir wissen es nicht. Wir waren es nicht. Wir hoffen es nicht. Wir hoffen es nicht, genau. Ja, und dann sagte ich, ja, und wegen dem Geigenstativ, ich habe mir zwei Modelle ausgesucht, und da sagt er, da würde ich es jetzt mal in die andere Abteilung durchstellen. Ich sage, okay, habe ich gewartet, ging einer ran. Mit netter Musik. Und ich sage, nee, das ging gerade zwar ohne Musik. Von unserer Krankenkasse spielen sie mal Musik. Echt, was spielen denn da? Kommt mir vor wie Fahrstuhlmusik, so Ding. Also, wir hatten, ich glaube, noch bis in den Herbst rein 36 Grad. Und kein Ventilator. Echt? Ja. Und aber da muss man GEMA bezahlen? Das weiß ich nicht, wie es läuft. Ja, ich glaube ja. Doch, da musst du schon irgendwas zahlen. Ja, und wie gesagt, da war keine Musik, und der Typ am anderen Ende meinte so, fragte dann, ja, was haben Sie für eine Frage? Ich sage, ich wollte wegen einem Galgenstativ. Und dann sagt er, ja, dann müssen Sie auch mit der Mikrofonabteilung sprechen. Der hat mich gerade sie gerade hier weitergeleitet, und er sagte, sie wollten wegen einem Violinständer fragen. Ich sagte, nee, ein Geigenstativ. Hat der Geigenstativ oder so verstanden? Ja. Was auch immer ein Geigenstativ ist. Ja. Ich hab gesehen, Trompetenstative gibt es. Ja. Die haben dann. Wo ist am Mund ran und Tüte? Nee, das ist ein Stativ, ist der falsche Trompetenhalter. Ja. Das ist der Ständer. Man sagt, glaube ich, Ständer sagt man zu irgendwas, wo man was abstellt, und Stativ sagt man so irgendwas, wo man was ranhängt. Ne? Ja. Ja, dann hat er mich zurückgestellt, und dann habe ich das mit ihm, dem... Wie oft haben Sie es mit dir gemacht? Einmal. Und beim Zurückstellen, dann war auch auf einmal und dann habe ich nochmal neu angerufen. Ja. Ich sagte, wir waren noch nicht fertig, wir wollten das mit dem Galgenstativ noch klären. Ja, und er hat mir das bestätigt, was mir hier der Großmeister Chris, oder wie ich ihn nenne, gesagt hat. Ja. Und es wird ein K und M Mikrostativ. Ja, und dann haben wir keine Klopfgeräusche erstmal mehr. Abwarten. Ja, wollen wir es hoffen. Also, was jetzt komisch war, ist, ja, dass wir jetzt so ein Beistell. Das war nämlich gar nicht Marien, die immer geklopft hat. Doch, die hat so laut geklopft. Ich klopfe ja auch, aber leise. Und das geht auf die Dauer, geht einem da auch um Keks. Ich hatte den Beistelltisch jetzt hier nebengestellt, hat das Mikrofon da aufgestellt, und das hat man trotzdem gehört, das Klopfen auf dem Tisch. Ich möchte meinen, wir haben... Ich weiß nicht, kannst du lautlos klopfen oder so? Lautlos klopfen kann ich nicht, das ist völlig unkontrolliert, meinte ich das. So wie das Zucken, weißt du. Das ist völlig unkontrolliert. Genau, und dann schauen wir mal, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das wird es dann richten. Und die Sache mit den zwei Mikrofonen, das habe ich auch probiert. Oder ein Richtmikrofon, wo du gerade richten sagst. Ja, aber mit dem richtigen Mikrofon. Wir sitzen uns weiter auseinander, dann nicht mehr an den Tisch, sondern auf die Couch oder so. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Nee, dafür sind wir nicht gedacht. Also, was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, ein zweites Mikrofon ans Gerät anzuschließen. Das klappt nicht. Da kriegt dann das andere Mikrofon und kommt nichts mehr an. Und wie soll das Klopfen verhindern? Nee, nicht verhindern. Ich meine nur, das wäre der nächste Schritt ja auch, dass von der Akustik her das besser ist. Weil ich jetzt immer den Pegel so hochziehen muss. Sitzen? Nee, auch jetzt schon zu zweit, weil eigentlich ist das Mikrofon für eine Person nur gedacht. Mhm. Ja, und normalerweise hast du es halt so 10 cm vom Mund. Ja, aber ich meine, jetzt sitzen wir ja im gleichen Abstand ungefähr entfernt. Ja, aber das Mikrofon, ich spreche leiser Der Pegel ist trotzdem niedriger. Der Pegel ist sehr niedrig, der aufgezeichnet. Weil es kein Stereo-Mikrofon ist. Doch, es ist ein Stereo-Mikrofon. Das musst du mir jetzt erklären. Weißt du, was Stereo ist? Nein. Warum wir denn beide nicht auf der gleichen Lautstärke sind, obwohl wir... Nein, wir sind beide auf der gleichen... Warum musst du mich dann hochziehen? Nee, ich muss beide ich kann die nicht einfach uns hochziehen. Ich muss komplett die komplette Audiospur hochziehen. Ja. Weil sie vom Pegel zu niedrig ist. Und dadurch, dass ich sie dann hochziehe, die krepelt irgendwie in der unteren Hälfte rum. Ja. Obwohl wir jetzt normale Lautstärke reden, ne? Ach so, dann verstehe ich. Weil der Abstand halt zu weit ist. Ja. von uns beiden. Wir müssten beide näher dran sitzen, nur ich glaube, dann könnten wir uns unter Umständen wahrscheinlich verlieben, wenn wir so dicht an dem Mikrofon sitzen. Und das muss ja jetzt auch nicht sein in der Sendung. Übrigens, wir sitzen wieder nackt vor dem Mikrofon. Ja, natürlich. Diesmal noch ohne Ständer, sondern mit so einem kleinen Stativ vom Tisch. Genau. Ja. Und was ich sagen wollte, jetzt. Hoffentlich hört der Devil. Der will nicht zu. Nee, bestimmt nicht. Es regnet ja nicht. Was ich damit nur sagen wollte, ein zweites Mikrofon wäre schöner, weil dann brauche ich die Tonspur nicht hochziehen, dann ist ja das Rauschen nicht so doll. Und also wir haben ja kaum Rauschen, auch beim Hochziehen nicht. Aber das wäre halt noch schöner. Aber es geht halt nicht. Schade. Da bräuchte man ein Mischpult. Und wenn dann hier noch ein Mischpult auf dem Tisch stehen würde und so, dann wäre der Tisch ja voll. Das wäre blöd. Ja. Obwohl, dann wäre kein Platz mehr zum Klopfen. Dann hätte ich das Geigenstativ nicht bestellen brauchen. Es gibt auch so einen tollen Bullshit-Buzzer. Kennst du den? Let's talk about Bullshit, wenn du da drauf haust. Finde ich super. Echt, was macht? Ist es, dann soll man Bullshit reden? Nein, ja, wenn man gerade Bullshit erzählt, dann kann der andere darauf aufmerksam machen, sag ich mal. Ja, das können wir auch so machen. Da ja? Klopfen. Genau, klopfen. Oder hupen. Hupen, ja. Oder irgendwas anderes, was Geräusche macht. Du kannst ja auch so einfach ganz diskret sagen. Ja, hier auf deinem Klavier kommen wir ja. Genau. Setzen wir uns nächstes Mal ans Klavier. Okay. Aber ist der Tisch noch kleiner? Die Ablagefläche. Siehst du, jetzt hätte ich gerade die Situation benötigt, mir was aufzuschreiben. Und ich habe nicht mal 2 Sekunden gebraucht, um das zu vergessen. Ja, macht aber nichts. Ach so, ja. Weil du sagst Bullshit-Dingens. Kennst du Bullshit-Bingo? Nee. Nicht? Nee. Also wenn du das nächste Mal in eine Besprechung gehst, ja, in so einen wichtigen Termin, ja, wo viele Buzzwords fallen, ne? Also eher so Buzzwords, so irgendwelche blöden Schlagworte. Ja. Also, ne, was man so in Unternehmen sagt, hier, die Prozesskette muss optimiert werden oder so. Gibt ja so Unternehmen, wo Leute auch mit so Phrasen um sich werfen. Mhm. Dann schreibst du dir diese Phrasen alle auf. Ja. Ne? Und hörst immer schön zu. Und wenn eine dieser Phrasen, also du schreibst dir die vorne weg auf und denkst, ah, das wird er wieder erzählen, das wird er erzählen. Mhm. Ne? Und wenn eine der Phrasen kommt, kreuzt du die ab. Und wenn du eine Linie hast, stehst du auf und schreist Bullshit. Ja. Und meinst, das finden die toll, ja? Das finden die lustig, ja. Ja? Es gibt es, wir haben es jetzt erfunden, ich habe einen Beitrag darüber geschrieben, DJ Bingo. Das funktioniert ganz genauso. Das heißt? Dann mache ich meine Tonspur vorher auf, oder? Nee, du gehst in der Disco und schreibst dir die Songs auf, wo du meinst, ach, das spielt der DJ bestimmt. Bestimmt, ja. Schreibst du dir so auf und wenn dann ein Song kommt, also DJ Bingo ist schon ein bisschen anders als Bullshit Bingo, ne, hat ein bisschen mehr mit Spaß zu tun, kann man in einer großen Runde spielen. Ja, wenn halt dann ein Song kommt, dann musst du den ankreuzen, jubelst erstmal, ne, dann wird so ordentlich gefeiert. Die anderen Leute drumherum, die werden das sehr angenehm empfinden, dass da Leute sind, die Spaß haben. Ja. Und wenn dann halt eine Reihe hast, dann muss halt auch springen, Bingo, und dann mal richtig Gas geben beim Feiern. Ne? Das ist DJ Bingo. Ah. Ja. Gibt es noch einen Beitrag zu? Auch von dir. Ja. Auf unserem Blog. Hast du nicht gelesen? Noch nicht, nee. Noch nicht? Achso, du liest es mal wochenweise. Genau. Ach, dann warst du gar nicht die 2000 Besucher, die wir gestern hatten. Ach, so weit sind wir schon. Ja. Ja. Ansonsten, was gibt's Neues? Gibt's was Neues? Na, wir haben. Oh, siehst du, ich hab grad mit der Tasse geklopft. Aber ich merk's, wenn ich klopfe. Sonst fällt mir eigentlich nichts Off-Topic-mäßiges noch ein. Okay. Bei dir so? Ja. Na, das, was wir besprochen hatten, ich überlege mir, einen Mac zu holen. Ach so, ja. Ja. Ja? Du hattest mir letzte Woche was verschwiegen. Du hattest mir zwar gesagt, dass du noch nicht geschlafen hast, aber du hast mir nicht erzählt, dass du erst um 18 Uhr aufgestanden bist. Habe ich nicht erzählt? Nee. Ich bin erst um 18 Uhr aufgestanden. Ja. Ist das heute auch der Fall gewesen? Nein. Ich hatte Frühschicht und morgen frei. Das hast du nicht mal gesagt, als du um 2 Uhr die Tür hinter dir geschlossen hast, dass du erst um 18 Uhr aufgestanden bist. Nicht? Nee. Was hat er? Bin ich aber auch der Meinung, weil du hast mir noch erzählt, so, na, ja. Dann hast du es erst dann, na gut, woher sollte ich sonst noch wissen? Wir haben uns ja danach nicht mehr gesehen. Ja, nee, aber du meintest dann ja dann so, ich habe ja noch ein paar Stunden Zeit, denn. Ja, stimmt. Richtig. War ich um kurz vor 2 oder so. Du hast es mir erst gesagt, wie, du bist ja um 2 los und warst kurz vor 2 zu Hause? Und ich bin um 2 los, ich bin, glaube ich, kurz nach halb oder dreiviertel oder so los, ne? Ja, okay. 3:45. Ja. Ja. Egal. Ungefähr plus minus. 10% Toleranz. Achso, ich kriege hier gerade von der Soufflöse die Anweisung, nicht mit den Kugelschreiber-Geräusche zu machen. Ist das ein neues Hobby von dir? Was, Geräusche im Podcast stören? Stimmt, Störgeräusche produzieren, ja. Wieso? Merkt man's? Mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Siehst du? Aber ich hätte es bestimmt gehört, wenn ich den Podcast wieder mache. So, dann trink mal einen Schluck und dann erzähl mal, du wolltest gerade... Ich wollte was erzählen? Den Mac, ach, du wolltest den Mac holen. Ja, ne, ich bin immer am Überlegen, was ich mir hole. Mac Mini, MacBook, MacBook Pro. Also bei den Preisen würde ich sagen, Mac Mini wäre ein guter Einstieg. Ja. Und ich glaube, der Pro wäre auch nicht schlecht, aber... Ja, aber die sind übertrieben teuer. Also da hättest du ja fast die Wahl, dir drei Windows 7 Notebooks zu holen mit 19 Zoll. Und vielleicht sogar mit besserer Hardware. Ja, also ich muss sagen, beim Laptop haben wir dann wirklich eher, sind wir auf Windows umgeschwenkt. Ja. Weil das 2000 Euro muss man da schon einrechnen, wenn man was Schlechtes haben. Ich glaube, beim MacBook Pro 15 Zoll fängt es, glaube ich, bei 2300 bei Wolfgang. Ja, siehst du, nee, also. Na, das ist so krass. Das nee. Und Mac Mini kann man ja auch wunderbar mitnehmen. Ja, aber die Frage ist, ob du es dann machst. Ja, das ist eine gute Frage. Aber der hat, glaube ich, einen HDMI-Anschluss, könnte man super noch einen Fernseher anschließen. Der hat nicht nur, glaube ich, der hat definitiv einen. Ja. Genau. Da war ich nämlich auch sehr erstaunt. Und wo ich noch erstaunter war, ist, dass über HDMI Audio mitgeschickt wird. Ja? Ja. War mir das klar? Weil ich, nee, ich glaube nicht. Ja, na gut, wenn man einen Blu-ray-Player an Fernseher anschließt, ja, immer. Klar. Aber ist halt komisch. Normalerweise muss der sonst immer ein Computer extra noch ein Audiokabel. Na, ich sag mal. Aber bei HDMI ist es. Du hast ja dieses RGB, hast du, für diese normale Standard-Videosignale. Da hast du ja immer den gelben, glaube ich, für Video und weiß und rot für Audio. Genau. Aber nicht beim Computer. Nee. Nee. Ich rede jetzt generell vom Fernseher, sag ich mal. Also genau. Dann gibt es ja noch dieses diese HD-Kabel oder so. Heißen die so, Composite? Composite sind die runden mit den vielen Löchern. Gibt es auch noch. Nee, ich meine, ich habe ja zum Beispiel von meiner Videospielkonsole. Welche Marke? Microsoft und Sony. Also von meinen Videospielkonsolen. Genau, ja. Da kann ich mir aussuchen, ob ich entweder HDMI nutze oder... Oder dieses, ich weiß nicht, wie das Kabel heißt, Y, ach, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann hast du einmal diese weißen und roten für Audio und dann hast du noch blau, grün und noch irgendwas. Das ist diese Y-Geschichte. Genau, und da kannst du, glaube ich, damit kannst du auch die HD-Signale übermitteln. Möglicherweise. Ist so. Du hast einmal HDMI und einmal diese anderen mehrfarbigen Stecker noch. Ja, diese anderen habe ich noch nie weiter in Benutzung gesehen. Also beim Fernsehen habe ich sie mal gesehen, aber so im Privaten. Das Problem ist, dass ich ja auch noch eine alte Xbox habe. Erste oder zweite Generation. Was hat die anders? Die hat keinen HDMI-Anschluss. Deswegen muss ich über diese farbigen Stecker mein HD-Signal übertragen. Ja, aber dann brauchst du doch einen Adapter. Und bei HDMI? Nee, mein HD-Fernseher haben sowas in der Regel. Achso. Meine Hämmer bei dir hinten gucken. Wenn er nicht von der Wand fällt, ja. Wenn er nicht von der Wand fällt. Das Problem ist, dass da, wo die Kabel sind, da ist eine Platte davor. Ja. Was es so schwierig macht, eine Wandhalterung zu finden. Ja. Also viel mit Kabeln gucken ist da nicht. Okay. Und Anschlüsse? An die Anschlüsse muss dann rankommen. Mm-mm. Okay. Das ist ganz schlecht. Alles also, verbaut. Alles für die Zukunft geplant. Das ist ganz schlecht irgendwie. Naja, ist egal. Dann auf jeden Fall übertrage ich damit meine HD-Signale und ich glaube, über HDMI hast du ja dann gar keine Kabelweite, also nur noch das Ena. Genau, das Problem war, also wir haben ja für unseren Azubi so ein Apple Mini geholt und da wollten wir gleich ein HDMI-Kabel mitnehmen. Ja. Beim Mediamarkt. 20 Euro. Den Preis weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es blau. Wir hätten nur blaue HDMI-Kabel. Ja. Was ich ein bisschen hässlich fand. Blau ich nicht. Ich habe nur schwarze gesehen bis jetzt. Aber ich habe ihm gesagt, er soll das Kabel so verbauen, dass man es nicht sieht. Naja, ein blaues Kabel. Scheiße. An einem silbernen Mac Mini in einen schwarzen Monitor rein. Na, farbenfroh. Ja. Nee, aber würde ich dir, also ganz Mac ehrlich, Mini vom Geld her, Mac Mini, also wenn du sagst, du möchtest einen Mac haben. Ja, ein iMac, dafür habe ich keinen Platz. Jetzt ja, ich finde doch vom Geld her, also ist ja nun fast doppelt so teuer. Also da musst du schon doppelt so viel einrechnen. Ne? Und den Mac Mini kriegst du ja schon ab 700, ja, 700 ab Euro. Ab 700, genau. Hm. Ja. Und Monitor hast du? Ja. Tastatur und Maus hast du auch? Hab ich auch. Ah, Tastatur. Da müsstest du möglicherweise noch eine... Nein, das ist kein Problem. Weil, also Tastatur brauchst du eine Apple-Taste. Ach so. Ja, es könnte sein, dass eine Windows-Tastatur dann nicht... Also, dass eine Windows-Tastatur blöd ist. Das sind, glaube ich, noch die geringsten Kosten, oder? 50 Euro, glaube ich. Und die Frage ist dann, ob der... Ja, genau, 50 Euro ungefähr. Und die Frage ist dann, ob der Rechner alles das hat und kann, was du brauchst und willst. Na, ich glaube, ich habe mir schon mal einen Mac Mini zusammengestellt und da bin ich, glaube ich, bei 1200 Euro. Also mit größerer Festplatte. Ich meine jetzt auch von der Software. Weißt du, wenn du jetzt sagst, du möchtest ja, das ist das nächste Problem, ja. Also Office kann man ja, glaube ich, auch installieren. Boah, ja, wobei, da gibt es ja auch kostenlose Varianten, OpenOffice. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber die Frage ist, was willst du damit spielen, ist dann natürlich nicht so. Nee, habe ich auch gar nicht vor. Ja, also, was ist denn hier bei euch los? Ey, immer wenn du hier bist. Ach übrigens, ich habe ein Feuerwerk arrangiert. Da, guck mal aus dem Fenster. Ja, vor allem unsere Zuhörer wird sich freuen, sag ich mal. Ach übrigens, die 7. Sendung, Jubiläumssendung und das dazugehörige Feuerwerk läuft gerade. Boah, der ist voll aus. Ja. Ja. Euch ist was los. Nachher tanzen sie wieder. Muss die Stangen da rausstellen und dann tanzen sie noch. So. So, Feierabend. So, das war's. Eigentlich war das erst ein bisschen verspätet, das war für die Eröffnung gedacht. Ja, genau. Also spielen wollte ich sowieso nicht damit. Aber ich habe mir überlegt, dann trotzdem Windows noch mit drauf zu installieren. Ja. Warum? Na, als Notfall. Ja, also wir hatten ja auch mal gesagt, die gesamte Software wird ja nicht laufen, denke ich mal. Alles, was man so sonst benutzt. Also wenn du mit Windows oder dann willst, muss man ja bestimmt neu kaufen, denn brauchst du ja Parallels oder VirtualBox, also oder irgendwas, was wohl zumindest läuft. Ja. Das kostet auch nochmal Geld. Ja, das weiß ich. Gut. Ja, wir hatten auch überlegt, als wir damals auf dem Mac umgestiegen sind, sicherheitshalber Windows parallel zu installieren. Das war unser Vorhaben, ne? Achso, parallel gleich. Das kostet ja nochmal mehr Geld, ne? Du kannst einmal, glaube ich, switchen, das ist, glaube ich, gleich dabei. Nee, über Parallels zum Beispiel. Ja. Ne? Na, du kannst, glaube ich, wie du meinst, beides parallel oder Bootcamp gibt es ja auch noch. Genau, und das ist ja, glaube ich, standardmäßig mit bei Bootcamp. Ja, aber da haben wir dann, wir haben es nicht gemacht und nie gebraucht. Also, ja, wozu, wenn dann richtig? Das ja, man kauft nur einmal, ne? Das Einzige, was cool ist, am Anfang beim E-Mail schreiben wirst du jedes Mal den Browser schließen. Ist jetzt schon. Ja, das weiß ich jetzt schon. Okay. Soll ich dir sagen, warum? Na? Ich kann es dir ruhig sagen, reinrennen wirst du sowieso. Weil das Ad auf dem Q ist. Und dabei du automatisch Command und Q drücken wirst. Stimmt. Was heißt Programm beenden. Echt? Ich dachte mal Alt F4. Nee, nicht im das Mac. Programm schließen. Ach so, im Mac. Ja. Ja, eben. Und dann drückst du Ad, wumm, ist Fenster weg. Ja. Genau. Nee, aber der Umstieg lohnt sich. Also du wirst danach ein ausgeglichenerer Mensch sein. Genau, das habe ich von vielen gehört und das reizt mich jetzt auch halt. Genau, ich nehme seitdem auch keine bewusstseinserweiternden Drogen mehr. Nein, es macht einen ruhiger. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, hätte ich mir auch. Ja, hättest du doch aufgeschrieben. Ich habe dir extra einen Stift gegeben und einen Zettel. Und einen Zettel. Also, ich habe das sogar schon rausgedreht, die Mine. Nein, das habe ich gemacht. Achso, ja, nee, aber die ist schon rausgedreht. Also, das wäre gar nicht so viel Arbeit gewesen für dich. So, haben wir die ersten 20 Minuten schon super. Was, 20 Minuten? Ja. Mehr nicht. Du machst dir mal Gedanken, dass wir die Stunde nicht schaffen. Ich sage. Ich hab gedacht, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde, Stunde, naja, halbe Stunde. Ja, also, hast du noch was ohne Videospiel? Ich komme nicht mehr drauf, was ich noch sagen wollte. Okay. Apple? Mac? Ja, irgendwas war damit, glaube ich. Du wolltest sagen, dass es ein ganz toller Rechner ist und dass du jedem empfehlen kannst, den Umstieg zu wagen. Ja, na, gestern lief, glaube ich, auch eine andere Radiosendung. Wo? Im Radio? Bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, die sind cool. Genau. Finde ich cool, Öffentlich-Rechtlich. Genau, und da kam gestern ein Gesprächsthema, wo es darum ging. Um welches Betriebssystem man nutzt. Ja, ich denke, auf lange Sicht wird sich der Apple noch ein bisschen nach oben schaukeln. Müssen. Können. Nee, machen die. Ja, das Problem ist aber, ich glaube, also das Ergebnis war, glaube ich, 7 Punkte für Mac. Hm? Und jeweils 8 Punkte für Windows und Linux. Was? Die haben Linux höher bewertet als... Ja, na, das ist Ubuntu, die Ubuntu-Welt. Ich kenne mich damit zwar nicht so aus, aber... Windows 7 finde ich noch okay. Ja, nee auch. Gut, wir wollten aber über Videospiele reden. Ja, kommen wir zum Punkt. Weil wir haben, erst groß ankündigen und dann eine halbe Stunde über was anderes Quatsch. Genau, nee. Aber war auch schon trotzdem interessant. Denke ich auch. Ich auch. Also wer jetzt grübelt, ob er sich einen Mac holen sollte, dem würde ich sagen, ja, macht's einfach. Genau. Ja. Ihr werdet dadurch nicht nur ruhiger, sondern auch viel cooler. Ach so? Ja, man ist dann automatisch cool, wenn man einen Mac hat. Das wusste ich gar nicht. Ist dir das gar nicht aufgefallen? Nee. Der Umstieg bei uns? Nee. Seitdem ich euch kenne, habt ihr, glaube ich, diesen iMac schon. Achso, siehst du, dann sind wir schon cool, seit wir dich kennen. Ja. Also das stimmt nee, ja, wohl, ich hatte nee, ja noch nee, nie. Stimmt. Ich hatte noch gar keinen Computer, als wir uns kennengelernt haben. Und du hattest, glaube ich, hattest du eigentlich... C64. Hattest du noch Windeln getragen, wo wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es nicht. Könnte doch, fast noch sein, kann ich mich ne? nicht mehr. Nee, ich glaube, könnte fast noch hinkommen. Du weißt schon, dass du dich gerade selbst so sehr alt machst, sag ich mal. Weißt du, wenn man in Multiplayer-Games gesiezt wird, dann hat man also, eigentlich das ist mir noch nicht schon passiert. Das obere Limit erreicht. Ja. Aber das habt ihr ja im letzten Podcast. Die Story brauchen wir ja nicht nochmal auffrischen hier. Nicht nochmal in der Wunde bohren. Ja. Wir hatten überlegt, wo Videospiele, also wir wollten ja die geschichtlichen Sachen von Videospielen mal so unter die Lupe nehmen. Ja. Und da haben wir halt mal geschaut und haben gesehen, ah, das geht ganz schön weit in die Vergangenheit, weiter als man dachte. Hast du vermutet, nee, dass es so alt ist? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte mal, alles fängt mit Pong an. Ja. Was hast du so vom zeitlichen Horizont gedacht, wann Videospiele so aufgekommen sind? Ja, 70er, 80er. Ah, ich habe auch so an die 80er ja gedacht. Ne? Und letztendlich, wann ging es wirklich los? Wann ging es wirklich los? Na, mit Pong, glaube ich, war, glaube ich, der größte also, Einstieg in die Videospielserie. Genau, also Pong war schon irgendwie der Start, aber... Genau, aber davor gab es ja auch davor ging es ja, genau, und das ist nämlich der interessante Teil, finde ich, weil, also, ne, das andere hat man schon fast, also, so meine eine hat das schon beinahe miterlebt, weil du hast ja auch eine Verschiebung nach Deutschland, der zeitliche, ne? Ja. Also nur weil da 1902, also in den Anfang der 70er irgendwelche Spiele rauskamen, ja, waren die ja nicht sofort in Deutschland auch, ne? Das hat ja dann auch erst richtig noch ein bisschen gedauert. Und was ja ganz eng mit der Entwicklung von Videospielen zusammenhängt, ist... Marketing? Nee, die Entstehung des Computers natürlich. Ne? Weil also eine Videospielkonsole ist ja letztendlich nichts anderes als ein Computer. Eigentlich schon, ja. Und ja, und der Computer, das war nämlich, was mich dann interessiert hat, ja, wo kommt denn eigentlich, wie lange gab es denn den Computer dann schon, wenn es... Also, was haben wir rausgefunden? 58 irgendwie war so das erste... 58? Also in dem Dreh, 52, 58 das erste Videospiel. Ach so, Videospiel, ja. Ich dachte jetzt schon der erste Rechner. Nee, und das heißt, der Rechner muss ja dann schon eine Weile existiert haben. Ja. Ne? Und das fand ich halt sehr erstaunlich. Und deswegen habe ich mal geguckt. Richtig. Und festgestellt, dass Computer ja eigentlich schon alles verrät, wo der Computer ursprünglich herkommt. Ja. Oder seine. Wenn man jetzt so ein bisschen ans Englische denkt. Genau. Oder an unserer deutschen Umgangssprache. Ja, Umgangssprache genau, wir sagen Rechner dazu und genau das ist es nämlich. Ja. Der Computer ist eigentlich ein Gerät zum Rechnen gewesen. Genau. Von, also jetzt könnte man sich ja denken, ja, to compute heißt, glaube ich, auch rechnen. Ich wollte schon nochmal nachgucken. Also nee, ich denke schon. Ich kann ja leicht nachgucken. Ja, nee, ich gehe davon aus, dass to compute... Ich wollte nachgucken, da sagtest du das... Ich denke, das wird Zeit. Vielleicht finde ich es ja auch nochmal auf die Schnelle. Aber wie? Ich denke, du hast das Internet ausgemacht. Ja, aber ich habe die Seite schon mal vorher geladen. Ja, wie auch immer. Also, bevor es Computer gab, mussten ja auch schon komplizierte Sachen. Du, Computer heißt ausrechnen, genau so ist. Siehst du, sag ich doch. Ja, mussten ja auch komplizierte Sachen berechnet werden. Ne? Gerade so im Militärbereich oder im Flugver... Ja. Aus der Physik könnte ich mir auch vorstellen, oder? Das wären die wissenschaftlichen Geschichten, genau. Ja. Dann, ja, in der Wissenschaft vielleicht ohne praktische Anwendung, eher zur Erforschung von Sachen. Ne? Und aber ja auch schon von der Industrie verwendet, halt in der Flugbranche, um irgendwie Flugzeuge weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Und das ist lustig, da habe ich auch ein Foto im Internet gesehen gehabt. Da sind riesen Fabrikhallen, gab es damals schon, wo ganz viele Leute drin waren. Und die waren die Computer. Also in den Anfang der 50er wurden die Rechner. Menschen als Computer bezeichnet. Und die hatten, siehst du, jetzt muss ich doch mal zum Weg greifen, die hatten wirklich mit Rechenschiebern gearbeitet. Und dann gab es so eine Maschine, Rechenmaschinen von der Firma Friede oder Fried, also die kamen aus den USA. Also Friede mit kurzem I. Und die haben ganz abgefahrene, jetzt habe ich hier italienische Suchergebnisse. Letztens habe ich einen Tweet gelesen, wo jemand fragte, wie man auf Chinesisch googelt. Oder in China bestimmt nicht, oder? Oh, wie? Oder Japanisch? Ja, ich glaube, sie wollte darauf hinaus mit den Mandarin-Schriftzeichen. Mit Mandarin? Oder wie die heißen. Ja, ja, Mandarin. Ja, ich glaube, ja. Genau, und hier ganz kurz. Jetzt sehe ich das, aber unsere Hörer nicht. Schickst du es mit in den Blog? Ja, das Bild, also das verlinke ich. Das sind diese Rechenmaschinen, mit denen die sind mechanisch, sehen aus wie Schreibmaschinen mit 1000 Knöpfen und Drehschaltern und damit haben die halt komplizierte Berechnungen gemacht. Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also, wo ist denn da was abzulesen? da habe ich ja schon Probleme mit dem Rechenschieber auch. Also die sehen total abgefahren aus, die Kisten hier. und die waren, da stand irgendwas 1935. Die sind von 1935. Ja. Da haben die halt die sogenannten Computer, wie die Leute auch hießen, mit so einem abgefahrenen mechanischen Maschinen gerechnet. Also wie viele Knöpfe hat das Teil? Das hat irgendwie 1, 2, 3, 4, achso, das hat die Zahlen, das hat 10 Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 10 Spalten. Also 100. Ja, sie aus einer 100er Tafel. Ja, und damit haben die Dinger halt, damit haben die irgendwelche Zeug berechnet. Ach, damals hätte man mal leben sollen. Hätte man wahrscheinlich noch Designerteile herstellen können. Mit Farbauswahl der Knöpfe. Was waren das? Grüne und gelbe Tasten, ne? nee, das ist ja schon eine Farbe. Waren die von hier schwarz-weiß? nee, das sind, grüne und weiße Tasten irgendwie. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Brotbüchse. Sieht total abgefahren aus und hat, wenn ich das richtig sehe, hinten sogar schon Stromeingang. Also scheint auch mit Strom zu funktionieren. Ja. Also das waren die ursprünglichen, also so wurde früher gerechnet. Ne? Mhm. Und das war halt echt eine Nummer kompliziert. Ne? Und dann hat man eben angefangen, das versucht zu automatisieren. Ne? Ja. Und so sind halt die Computer entstanden. Und der richtige Vorgänger vom Computer sind Lochkarten und Tabliermaschinen. Genau. Haben die? Die Lochkarten. Lochkarten. Einige werden jetzt sagen, ja, wir wissen, was Lochkarten sind. Die Fahrkarten, bitte. Hast du mal gesehen, die Dinger? Also das sind auch riesengroße Karten, irgendwie mit 80 Löchern und je nachdem, was da eingestellt ist. Glaube ich, bei so eine schmalen mit 4 Löchern. Ein Lochstreifen. Ja. Ich glaube... Also mit 4 Löchern in einer Reihe oder so, also 4 Bit sozusagen. Denn. Ja, wie das im Detail funktioniert, ich glaube, das hat was mit dem Binärsystem zu tun. Es kann gut sein. So, ich weiß nur, dass Zuse, dass die Konrad Zuse, ein Deutscher, der den Z1, wann hat er den Z36? Gab es ja schon den Z1? Ja. Und den Z4? Den gab es irgendwie. Nee, Z3, ne? Z3, den gab es 41, genau. Und da wurden die Programme über Lochstreifen dann. Genau. Und übrigens kommt da auch das Wort Bug her, also dieser Begriff. Ja, erzähl mal. Kennst du das? Ja. Mit dem Bug? Ja, warte mal ganz kurz. Ja. Also du kannst, ja, erzähl mal bitte, Story. Na, durch die Lochstreifen wurden halt die Informationen wieder ausgerechnet, glaube ich, ausgerechnet, sagt man das so. Und irgendwann ist aufgefallen, dass es auf den Lochkarten waren, also entweder Daten oder halt wirklich Programme auch. Na, Ziffern, glaube ich, ne? Also wurden dann, Zahlen wurden dann, glaube ich, gespeichert, deswegen auch Rechnen. Genau. Ja, genau. Also Daten halt, ja, Zahlen. Genau, und irgendwann ist halt ein Fehler aufgefallen und da haben sie festgestellt, da war ein Käfer. Hat sich zwischen diesem Auslesegerät, glaube ich, und diesem Lochkarten gesetzt. Genau, und da haben sie gesagt, das setze Bug oder so. Also da kommt dieser Bug. Also die Information, die ich dazu habe, die ja, so kenne ich das. Also das scheint, ja, das scheint auch Mythen und so zu ranken. Die Information, die ich dazu habe, war, ich gucke gerade, ich habe nämlich auch, wer es war. Warte mal, ich hab's gleich. Dann such mal. Oder wir kommen später nochmal drauf. Ja. Wir kommen später nochmal drauf. Dann in der tabellarischen Liste. Ach nee, ich hab's. Bist du dir sicher? Es war, genau. Und zwar war das der Computer Mark II. Also es gab den Mark I. Der Mark I, der ist nämlich einer der ersten Computer, der war von. Wann war das? Jetzt habe ich die Seite nicht mehr offen, wo das stand. Fällt uns auch noch ein. Auf jeden Fall, der Mark II, ne, der hatte mit Lochkarten gearbeitet halt und da war es wohl so, der funktioniert irgendwie nicht. Und da ist der Typ unter den Tisch geklettert und hat halt an dem Rechner rumgesucht und hat eine Motte gefunden, die da irgendwie wohl eingeklemmt war. Und oder irgendeine Motten. Na, auf jeden Fall. Irgendwas. Und dann kam einer rein und fragte, was machst du denn da? Und dann sagt er, er entwanzt. Debugging, ne? Achso. Da kommt wohl das Debugging. Und das, also, die Story wird genau dieselbe sein. Wer weiß, wie es jetzt, ne? mündliche Übertragung, ja. Fehlinformation, weißt du, Übersetzungsfehler. Übersetzungsfehler, genau. Und das Wort Bug kannten die wohl vorher schon. Also ein Bug war vorher schon so ein Fehler. Ja. Aber Debugging wurde halt dadurch geprägt. Und man kann sich diesen Käfer, diesen Bug, diese Wanze, diese Motte oder was das war, ja, immer noch in irgendeinem Museum angucken. Weil der hat das Vieh genommen und hat das auf eine Lochkarte raufgeklebt. Aha. Mit Klebestreifen. Ich glaube, von Zuse ist auch ein Rechner am Technikmuseum in Berlin zu sehen. Also es gibt noch einige von den Zuse-Rechnern. Sogar funktionstüchtig, habe ich vorhin gelesen. Das kann gut sein. Also ich weiß, einer wurde, glaube ich, komplett zerstört im Zweiten Weltkrieg. Ja, na, der wurde dann wieder aufgebaut. Und der wurde, die haben sie dann wieder nachgebaut. Genau. Ah. Und ich glaube, das ist sogar der im Technikmuseum steht. Und ich glaube, Zuse war sogar eine Nummer weiter als in Amerika. Das Problem war nur, dass sie in Deutschland kein Geld gegeben haben dafür, weil die haben gesagt, das ist nicht kriegsentscheidend. Ja. Und die Amerikaner, die haben das halt doch kriegsentscheidend gesehen, oder nicht kriegswichtig, wurde wohl gesagt. Ja. Und deswegen haben die ja an den Rechnern so ein bisschen rumgemacht. Tja, hätten sie gewusst, wo das hinführt. Ja. Wären wahrscheinlich unsere Rechner heute gar nicht so, wie sie sind. Ja, doch, ich glaube, die werden schon auf dieselbe Schiene genommen. Also Zuse hat ja noch mit Relais gearbeitet. Ne? Das heißt, der Rechner ist ja noch mechanisch gewesen. Ich glaube, das zeigt doch gut die Entwicklung von diesen, was wir uns gerade angeguckt haben. Ich habe auch eine Tabelle gesehen, wo die ganzen Rechner zeitlich gezeigt sind, ob sie elektronisch funktionieren. Ach so, oder mechanisch. Ja. Also ursprünglich waren sie ja mechanisch gewesen, dann mit Relais, dann kam irgendwann Röhrentechnik, dann haben sie Transistoren und so hat sich das weiterentwickelt bis halt heute zum Chip. Genau. Und man könnte fast sagen, dass sie noch identisch arbeiten wie früher. Eigentlich schon, ja. Mit dem einzigen großen Unterschied. Schneller und kleiner, also kompakter. Klar, die haben den Vorteil der Kompaktheit, die jetzt möglich ist. Und Zuse hatte dort, glaube ich, auch den ersten Rechner mit 1 Hertz, ne? Der mit einem Hertz geschwindet fährt, also ein Rechenschritt pro Sekunde. Da muss ich auch sagen, dass ich hardware-technisch da auch echt völlig desinteressiert bin. Also ich weiß, wie groß die Festplatte vom Rechner ist, und du hast dann auch schon. Ich würde sagen, da haben wir was gemeinsam. Ja. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht mehr, was die Herzzahl für eine Auswirkung auf den Rechner hat, außer dass sie dann schneller sein. Ja. Na, ein Hertz ist ein Takt pro Sekunde. Und Takt? Takt, na, ein Rechenschritt. Also einmal addieren oder subtrahieren. Aha. Ja. Okay. So, und jetzt haben wir wie viel Megahertz? Ich Gigahertz? Ich 2,6 Gigahertz im Dual- oder Quad-Core. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie schnell das ist. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eigentlich. Ja. Wenn man sich da wirklich mal Gedanken drüber macht, ist unvorstellbar schnell. Das ist ja schon so, dass er früher beim Computer, also wenn ich jetzt früher sage, meine ich nicht 50er Jahre, sondern dann bin ich schon in den 80ern, 90ern, da wurde ja die Festplattenkapazität noch in Schreibmaschinenseiten gerechnet. Da wurde gesagt, die Festplatte ist so groß. Also da wurde schon gesagt, 20 MB. Ja. Das entspricht 400 Schreibmaschinenseiten. Echt? Ja. Also ich war, die Zahl ist jetzt, die habe ich jetzt nicht so gesagt. Aber es wurde halt gesagt, das entspricht nur so viel Schreibmaschinenseiten. Hm. Ne? Und das ist heutzutage gar nicht mehr möglich, weil da müsste man sagen, das wären dann zwei Lagerhallen voll mit Schreibmaschinenseiten. Das hat schon mal jemand ausgerechnet. Echt? Und zwar hatte das was zu tun mit der Vorratsdatenspeicherung. Und da war die Größe, also da ging es darum, dass sie das alle löschen mussten. Und 1 und 1 und noch irgendwer, ich glaube die Telekom oder so, die hatten da 44 Terabyte zu löschen und da hat jemand mal ausgerechnet, falls die Politik das mal ausdrucken will, dass der Würfel an Papier eine Kantenlänge von 31 Metern hat oder so. Ach so? Na, die hätten das bestimmt. Zeige ich dir nachher mal. Ja, können wir mal gucken. Vielleicht, wenn da was zu sehen ist, wenn wir es noch verlinken. Nee, zu sehen nicht. Nee? Vorlesen. Ah, okay. Ja, dann können wir vielleicht einen Ausdruck machen. Ja. Genau. Ja. Genau, 1942 war es auch noch so gewesen. Da gab es, es gab ganz viele verschiedene Rechner schon zu den Zeiten, aber die wurden halt alle nicht so verbreitet eingesetzt. Da gab es vielleicht mal nur zwei, drei Geräte. Da gab es zum Beispiel einen Namen, den man ruhig mal gehört haben kann, weil da eine lustige Story auch hintersteckt, den ENIAC. Und der Rechner war so, dass der wurde auch schon programmiert. Programmieren hieß aber damals, Strippen umstecken, Schalter verdrehen. Der musste für jedes Problem musste der neu umgestellt werden. Ne? Also das Setup hat quasi geregelt, was der Rechner macht. Das wird heute manchmal auch noch gemacht. Ja, heute löst man das eigentlich durch Software. Ich starte einfach ein anderes Programm. Ne? Ach so. Ja, und das gab es halt. Früher waren die Also Programme du schreibst, fest im Rechner drin. Also du schickst die Information einfach woanders hin oder wie? Genau, du hast den Rechner also wirklich im Basen des Wortes programmiert. Also du hast, ja, mit Strippen ziehen. Genau, du hast Strippen umgesteckt und so, Schaltkreise wurden dann wahrscheinlich anders und dadurch hat er was anderes gemacht. Genau, und das, heute machst du das ja alles mit Software, richtig. Ja, und das war früher so kompliziert, dass eben dafür auch Programmierer her mussten. Ja. Und das waren beim ENIAC waren das Frauen, die sogenannten Programmiererfrauen oder ENIAC-Frauen hießen die, glaube ich. Stell mir das gerade so vor wie die Telefonfrauen. Ja, oder bei der Vermittlung angerufen hast, ich möchte gerne mit dem und dem sprechen. Okay, ich warte, ich verbinde und dann steckt so ein Sticker. Gut, nur dass das Umprogrammieren wahrscheinlich ganz lange gedauert hat. Ja. Und die Ausgabe damals bei den Rechnern war ja auch kein Bildschirm, sondern das waren Glühlampen, an denen man dann was ablesen konnte. Also wahrscheinlich kann man sich das wirklich so vorstellen, dass diese Rechenmaschinen, diese mechanischen, die wir uns gerade angeguckt haben, diese Friedenmaschinen, dass die jetzt halt nur größer war, die konnte viel mit viel größeren Zahlen arbeiten, man musste nicht mehr mit Finger jetzt so viele Sachen eintippen, sondern die hat das halt so halb automatisiert gemacht und also ein Computer war früher nur mit einem Bildschirm. Ja. Und dass die so groß wie Lagerhallen waren, dass man auch oft sagt, oh, Computer früher, die waren so irgendwie, das ist halt auch eine Geschichte. Also diese Kiste war, nee, das war die nicht, der Mark I Rechner, der war 17 Meter und 2,50 Meter hoch, ja. Und das war, der war lange vor dem ENIAC, also das war also schon, der war auch noch elektromechanisch, also wurde, ja, noch naja, viel. Naja, mit Relais bestimmt, ne? Wahrscheinlich, ja. Also bei Zuse, bei dem Z1 und Z3, glaube ich, das waren Relais-Rechner komplett. Ja. Und das wäre elektromechanisch. Ja. Elektrisch gesteuert und mechanisch geschalten sozusagen. Ja. Ja. Und Ausgabegeräte waren, wie gesagt, beschränkt. Also sie hatten dann auch irgendwann schon einen Drucker, aber das war wohl alles nicht so schnell, wie man das heutzutage kennt. Ja, genau, da haben wir doch noch die Geschichte mit der Volkszählung. Das wurde doch damals auch mit den Lochrasterkarten gemacht. Genau. Und da habe ich gelesen oder gehört, dass die Auswertung davon 10 Jahre gedauert hat ungefähr. Das weiß ich gar nicht, das kann gut möglich sein. Das hat mir, glaube ich, mein Dozent mal erzählt. Also was ich gelesen habe, ist, dass die ursprünglich in den 50ern die Volkszählung mit dem Computer machen wollten, mit einem dieser neuen Geräte, elektronischen. Ne? Alle haben sie auf Lochkartenmaschinen geschworen, weil die waren mittlerweile etabliert. Und ja, dann wollte man das mit dem Computer machen, hat es aber dann doch nicht gemacht. Ja. Anscheinend, weil es zu lange dauert. Und diese Lochkartengeräte, das vielleicht wäre schneller gegangen, aber man hatte halt so, das war was Neues, man wusste nicht, wie funktioniert es genau, wird das funktionieren. Und da hat man es wahrscheinlich eher gelassen. Ja. Ja, und die Lochkartenmaschinen waren von IBM. Die waren da ganz groß. Und IBM ist, glaube ich, sogar über diese Lochkartengeräte entstanden. Also das haben die von Anfang an. Ich hatte. Das weiß ich auch gar nicht. Seit 1896 gibt es IBM. 1896? Ja. Unglaublich, ne? Glaub kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Also, dass die noch über die Maus gelacht haben? Die haben über die Maus gelacht? Ja, ich glaube, oder? Ich weiß nicht. Da gab es diesen Film, The Silicon Valley Story. Und ich glaube, da wollte Steve Jobs diese Maus haben und alle anderen, also die mit ihm kooperiert haben, die haben darüber gelacht und meinten, es wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, da war auch IBM dabei. Ja, und heute lacht man wirklich drüber, weil eine Maus eigentlich ein blödsinniges Eingabeinstrument ist, dass sie auf den Tisch ein Stückchen Plaster hin und her schieben, damit sie auf dem Bildschirm was bewegt. Na und? Ja, warum kann ich auf dem Bildschirm direkt drauf tippen? Kannst du auch. Was hat auch seine Nachteile? Fingerabdrücke. Genau. Wenn du dir ein Video anschauen möchtest, musst du dann erstmal wieder die Bildschirm putzen. Ja, okay, da kann man vielleicht am Bildschirm noch ein bisschen arbeiten. Diesen Lotusblüten-Effekt. Dass alles an ihm abperlt. Ja, aber Fett wird da bestimmt nicht abperlen. Fettige Pfoten oder so. Wer weiß. Ich meine, in der Zeit haben sie jetzt Sachen entwickelt, wo man auch vor vielen Jahren noch gedacht hätte, die sind gar nicht möglich. Ne? Schau dir dein iPad an. Ja, zum Beispiel. zu dem Computer hat damals in den 50ern, bevor die 50er angefangen hat, ein Typ, und da streiten sich auch die Quellen, wer es nun gesagt hat, deswegen lassen wir den einfach mal im Hintergrund sagen, wir lieber, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es wird nie einen Markt für Computer geben. Hat er damals gesagt, Ende der 40er. Ja. Und in den USA wird der Bedarf höchstens 5 oder 6 Maschinen sein. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich mir ganz vergessen. Ja, und Ja klar, da lacht man heute drüber und sagt, wie konnte er so blöd sein. Aber man muss halt echt so sehen, es gab schon eine Maschine auf dem Markt, die war halt etabliert, die war fest. Lochkarten hat funktioniert, darüber wurden Gehaltsabrechnungen gemacht, darüber wurden Artikel sortiert und verwaltet in großen Mengen. Ne? Und jetzt hast du vielleicht noch eine Zahl von heute, was heute sagen? Ne, auch nicht. Ne, habe ich nicht. Ich weiß, ich habe irgendwie... irgendwie waren es dann später, ich glaube Mitte der 50er, bereits 6.000 Rechner, die installiert waren. Ja. Also nicht mal 10 Jahre später waren wir schon bei 6.000 Rechnern, die dann wirklich existieren, also die dann verbreitet waren. Ne? Ist ja bestimmt auch alles per Hand hergestellt worden. Ja. Zusammengepuckt. Also ich, das weiß ich gar nicht. Wenn man, ja, bestimmt, wenn man eine neue Produktschiene also ich weiß, dass IBM hatte irgendwie Röhren, also die Computer hatten ja ursprünglich Röhren, ne? Also nach dem Relais kamen dann die Röhrenrechner und die haben die Röhren sich liefern lassen und haben dann gesagt, ah, nee, wir machen die selber und sind dann halt selber in die Röhrenentwicklung eingestiegen, haben dann auch ihre eigenen Röhren genommen und der Zulieferer hat, glaube ich, dann auch angefangen, in die Computerbranche einzusteigen. Ja. Nee, ich meine, bloß die Produktion der Geräte ging ja wahrscheinlich auch nicht so schnell wie heute, sag ich mal. Mit Sicherheit nicht. Ja, deswegen. Und also ich denke, das wird schon sein. Wird es wahrscheinlich auch so seinen Grund gehabt haben, warum es wahrscheinlich nicht so viele waren. Vielleicht auch. Sicherlich auch, ja. Aber erstmal die Kosten, die dann dadurch damit verbunden sind. Ne? Ich weiß hier, dieser tolle Rechner, der dann so irgendwie dieses Computerzeitalter eingeläutet hat, der hieß Univac. Oder Univac. Ja, da kann ich dir mal ein Bild auch zeigen. Zeig mal. Ja, das war halt dieses Gerät, was sich irgendwie am längsten am Markt gehalten hat und was dann auch für das Wort Computer nachher stand. Ja. So, schauen wir mal. Das Lied. Also wir haben dann die Bilder. Ach hey. Also hier siehst du so, das ist jetzt nur das Eingabepanel, ne? Also das Sprich, was wir heute als Tastatur sehen. Ja. Sie hatten halt keinen Bildschirm, das heißt, alle Ein- und Ausgaben müssten irgendwie über Leuchtdioden und wurde halt auch darüber programmiert. Ne? Da werden Schalter eingestellt, was er rechnen soll, wie er es rechnen soll und so. Ne? Also das ist gar nicht zu vergleichen mit dem... leicht nach dem Fluglotsen aus. Mit dem, was wir heute kennen. Was ist hier? Irgendwelche Speicher? Ja, hier sieht man nochmal. Also so, das sieht schon echt abgefahren aus. Also es sieht aus wie eine riesengroße Nähmaschine mit einer Haube drüber. diese... Und dann, das ist erstmal jetzt nur das Panel, dann hast du ja letztendlich noch den Rechner selber. Ja. Und das ist nochmal eine richtig ordentliche Kiste, die dann dazugehört. Meist mit Bandlaufwerken dann zu der Zeit auch schon, was schon ein enormer Fortschritt war. Bandlaufwerk, das ist ja bestimmt magnetisch denn. Genau, waren Magnetbänder. Genau. Ja. Ja, und wie gesagt, die Rechner, die waren ja auch hauptsächlich für die Industrie eingesetzt. Ja. Also da denke ich halt echt nur. Eine Privatperson wird gar nicht so viel Platz haben. Nee, und eine Privatperson konnte damit auch nicht anfangen. Ne? Ja, weißt du, was soll der schon großartig rechnen, oder? Ja, was möchte ich ausrechnen? Wie viele Eier baue ich jetzt? Und ja, deswegen ist eigentlich auch der Typ zu verstehen, der dann sagt, ja, das wird ist keine nicht Sau. Wirklich, ja. Das wird keine Sau interessieren, dafür gibt es halt einfach keinen Markt. Ja. Weil Militär hat so eine Maschine beauftragt, um irgendwelche, die haben sogar Wahlvorhersagen damit gemacht. Und die sollen auch irgendeine Wahl richtig vorausgesagt haben beim Computer. Keine Ahnung wie, was für Berechnungen und Statistiken da stehen. Ich finde es so krass, was für Kopf die sich damals schon gemacht haben, was die schon gerechnet haben. Aber Morsen gab es schon. Morsen gab es. Selbst die sind schon schneller. Ich überlege gerade, gab es schon Fernsehen? 60ern? Naja, da gab es schon Fernsehen. Schwarz-Weiß? Ja, nicht, warte mal. Klar. Ey, jetzt haben wir wieder so eine enorme Wissenslücke, die richtig peinlich wird, weil jeder weiß, wann Farbfernsehen entstanden ist. Ja. Obwohl unsere Zuhörer sind so jung, die wissen das bestimmt noch nicht. In den 80ern? Na? Also sag mal. War das... Ich weiß noch, wie er damals gesagt hat, so, und jetzt legen wir den Schalter um zum Farbe und das hat mit der Zeit nicht ganz hingehauen. Also da muss ich mal sagen, ich glaube nicht, dass du das erlebt hast, wo das Farbfernsehen entstanden ist. Jetzt das Farbfernsehen. Jetzt musst du aber selbst erstmal nachgucken. Ja, jetzt gucke ich auch nach, damit wir es hier fundiert haben. Das Farbfernsehen ist im Unterschied zum Schwarz-Weiß-Fernsehen farbig. Nein, wer hätte das gedacht? Seit dem 18. Jahrhundert. Nein, nee. und zwar... 1967 hat das Farbfernsehen auf der 25. großen deutschen Funkausstellung wurde der Schalter umgelegt. Also ich glaube nicht, dass du das live im Fernsehen miterlebt hast. Nee, ich sowieso nicht. Ja. Nee, ich hab bloß die Wiederholung gesehen. Die Wiederholung. 20 Jahre später die Wiederholung. Ja. Achso, dann war das bestimmt hier in Deutschland dann erst später. Nee, das war eben 67. In Deutschland. Ja, ja. Also es ist ja auch so, das Farbfernsehen gab es, bevor die Leute alle im Farbfernseher hatten. Ich glaube nämlich nicht, dass alle Leute ihren Schwarz-Weiß-Fernseher dann weggeworfen haben. Ne? Ja. Aber der Fernseher, der spielt auch bei der Videospielentwicklung noch nachher eine wichtige Rolle. Aber sind wir da schon? Nee, da sind wir noch nicht. Wir sind ja noch dabei, dass Computer diese großen Dinger war, wo man keine Sau was mit anfangen konnte. Wo die kompakt werden. Und selbst wenn die kompakt werden, sind die für niemanden zu gebrauchen. Weil was willst du rechnen? Und das ist ja da noch so, dass die Programme ja fest in dem Computer verankert sind. Ne? Ja, für kleine Unternehmen, denn sage ich mal. Irgendwas berechnen wollen oder was verwalten wollen. Ne? Ja. Und so kam es ja auch. Ja, wenn die kleiner werden, das wäre zum Beispiel schon mal ein Vorteil. Dass große industrielle Unternehmen sich vielleicht sowas leisten können und auch den Platz haben, sowas hinzustellen. Die Frage ist ja auch mal, ob man es braucht. Ne? Ja. Und das muss ja letztendlich auch einen Nutzen haben. Und das war dann wohl der große Vorteil am Computer war dann nachher, also an dem Computer, wenn wir vom Computer reden, das ist immer dieser große Schrank ohne Bildschirm. Ne? Ja. Mit lauter Löchern und Strippen und Drehschaltern. Der Vorteil war wohl, dass jetzt nicht mehr diese Lochkarten irgendwie von Menschen hin und her getragen werden mussten und in diese Tabelliermaschinen reingesteckt werden mussten, sondern das konnte der Computer halt alles selber machen. Hm? Und der hat am Anfang auch mit diesen Lochkarten noch gearbeitet. Ja. Und ich hatte noch ein paar Preise, also dieser Univac, von dem wir vorhin gesprochen haben, wenn man Computer gesagt haben, haben die Leute an diese Maschine gedacht, wenn die das Gerät überhaupt kannten, der hat 1 Million US-Dollar gekostet. Ja. Und ich glaube, früher konnten die gar nicht weiter rechnen als 1 Million. So lang ist ja kein Rechenschieber. aber mal ehrlich, ne? Wenn du nur Stift und Zettel hast, man kann ja mit Stift und Zettel schon so weit rechnen. Ja. Und die haben früher nur Steuergelder zum Beispiel? Naja, eben. Also ich glaube, wenn man die von den ganzen USA so dann zusammenzählt, dann kommt es auch schon bestimmt über 1 Million an Steuergelder. Also es gibt schon Leute, die mit so großen Zahlen rechnen müssen. Ja. Ja. Ja. Und da kann schon sein, dass da der Bedarf für so einen Computer oder für so eine Rechenmaschine, mehr war es ja letztendlich nicht. Und die konnten wohl früher auch nur Addition mit diesen mechanischen Geräten, diesem Rechner da, diese Frieden-Rechenmaschine, konnten die nur Addition machen, Multiplikation. Naja, okay, das ist klar, aber Subtraktion habe ich bestimmt auch noch. Ja. Und also die Grund... Genau, die Grundrechner. Das gehört ja auch mit Addition. Multiplikation. Und so. Nee, und hier dieser andere, Stimmt, das kann man später. Dieser von IBM, ne, Anfang der 50er Jahre, der Rechner, den konnte man gar nicht kaufen, der hat 15.000 US-Dollar im Monat. Danke für den Hinweis, wir drehen mal die Eier rum. Das Halbstundenglas. Ja, das Halbstundenglas. Ach Mensch, ja. Ja, der hat 15.000 US-Dollar im Monat gekostet. Echt? Ja, und das ist halt schon echt fett, ne? Aber die Preise... damals? Ja. Ne, ich weiß jetzt ja, das musst du noch mit einrechnen, ne? Dass er früher so 1 Million US-Dollar auch einen ganz anderen Wert hatte. Na eben. Ich weiß gar nicht, ob besser oder schlechter. Heute sind 15.000 Peanuts, oder? Dann kann man sich für ein Unternehmen sicherlich, ja. Dann kann man sich auch MacBook Pro holen. Ja. Ey, die hätten dir nicht früher erzählt, die hätten dich sofort eingesperrt. Ja, meinst du? Natürlich, wenn du gesagt hättest, hier so ein Computer zum Aufklappen. Achso, ja. Da sieht man dann noch so einen Bildschirm, so Buchstaben und so. Und in Farbe. Und in Farbe, ja. Die hatten, warte mal, 54, ja, ich sehe es, hatten die den ersten CRT-Monitor an einem Rechner dran. Der war 7 Zoll groß und hat 6x6 Zeichen angezeigt. 6x6 Zeichen. Ja. Und das war der Hammer schon, weil vorher hatten sie halt eben nur diese Glühlämpchen oder eben in Lochkarten gestanzt oder auf Drucker ausgegeben. Ne? 6x6 Zeichen. Und heutzutage kämpft man darum, wieder auf diese 7 Zoll runterzukommen. Weißt du? Erst ist dann alles größer geworden und dann ist wieder alles kleiner geworden. Ne? Alles kleiner? Die Bildschirme. Ja. Ne, dann war ja Netbook. Netbook interessiert heute keinen Menschen mehr. Das hat mich damals schon nicht interessiert. Netbook ist so ein kleines Teil. Ich fand's gut. Ich dachte, so ein Laptop, den du fast in die Hosentasche stecken kannst, mit einer Webcam dran, dachte ich, ist doch super. Naja, hat mich nie interessiert. Ja. Und das war ungefähr 56 Jahre, nachdem man sich über 7 Zoll gefreut hat. Ne? Ja, und... die Sachen werden dann wieder größer jetzt bei uns. Jetzt werden sie wieder größer. Das ist aber, glaube ich, so ein Tal auf, Tal ab. Das gibt's doch immer und überall. Ja. Die Guten sind die Bösen die Guten. Klein ist groß, große klein. Ne? Das wechselt sich halt immer so ab. Ja, die Preise, die hatten sich aber auch geändert. Ich habe hier, ich hatte gerade gesagt, 15.000 waren es Anfang der 50er und Mitte 52. Da kostete so ein Basissystem von so einem Großrechner 65.000 bis 85.000 US-Dollar. Und vorher hat man 15.000 monatlich bezahlt. Ja. Oder 1 Million halt so auf einen Schlag. Hat nicht jeder. Ja. Und 53 war schon so weit, dass die Kleincomputer so groß wie ein überdimensionierter Schreibtisch waren. Hm? Ne? Und die haben $30.000 gekostet. Und da gab es einen, den fand ich ganz interessant, der heißt LGP30. Und da habe ich auch im Internet ein Bild gesehen, da hat irgendeiner den Rechner wegwerfen wollen und ein anderer hat den schneller abgekauft. Vielleicht, ja, das finde ich, muss ich nochmal suchen, hatte ich über die Bilder so, hatte ich es gemacht. Bilder. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, weil unser Thema war ja eigentlich Videospiele. Achso, ja, genau. Siehst du, und du hast dir Sorgen gemacht. Ich fand es so interessant, wie das mit dem... Also, ja, nee, du hast ja recht, aber... Hier. Hm? Wir werden es verlinken. Also das war so ein 30.000-Euro-Rechner dann, ja. Der halt auch noch nicht... Die Farbe ist ja schon grässlich. Ja, ein schönes Braun. War da gerade ein Weihnachtsmann-Kostüm? Und hier, aber hier siehst du auch, hier ist eine Bildröhre drin. Ha? Genau. Ja. Gut, dann... Ich gucke gerade, 54 hat man 3.500 Euro im Monat bezahlt für so eine IBM-Kiste, für so eine Euro? Aktuelle. US-Dollar, natürlich Euro gab es ja noch nicht. Ja. Und die Rechner wurden halt echt langsam Büromaschinen. Ja. Und dann sind wir bei wann? 54. Das heißt, man wusste jetzt schon mit Computern umzugehen. Man hatte auch schon so kleine wie Bildschirme dran. Hm. Und es wurde langsam marktauglich. Achso, also sie waren ja immer nur in der Industrie zu finden und bei der beim Militär. Ja. IBM hat einen cleveren Zug gemacht. Die haben gesagt, Unis kriegen 60% Rabatt, wenn sie die Kisten... Die kriegen auch wirklich für alle Rabatt, die Unis. Wenn sie Kurse anbieten dann dazu. Ach so. Was zur Folge hat, Leute lernten mit diesem IBM-Rechner umzugehen. Ja. Ne? Und kaufen was, wieder, was dazu führte, dass Personal da ist, was die Kisten bedienen kann und was halt IBM auch einen sicheren Stand verschafft hat. Und IBM gibt es ja heute noch. Ja. Ja. Stellen die noch Computer her? Ja, klar, oder? So Business-Maschinen oder so? Nee, keine Ahnung, da lief doch vor ein paar Jahren noch die Werbung. Ja, irgendwas werden die so in dem Bereich noch machen. Ja. Ja. Ja. Also das ist so grob, dass man so einen Überblick hat, wie das mit den Computern durch? Ja, nee, ich würde das, ich denke, also wen es interessiert, da es lohnt sich echt mal da im Detail sich das anzugucken, ist schon sehr interessant. Also man, da spürt auch richtig die Pionierarbeit, die geleistet haben. Ja, ja. Das merkt man schon. So genau habe ich mich damit und auch wie abhängig die von der Hardware letztlich gewesen sind. Ne? Also es wird halt, das ist ja heute auch noch so. Elektronische Bauteile werden kleiner, dadurch werden die Geräte kleiner, die werden billiger, die elektronischen Bauteile, die Geräte werden billiger. Ne? Und dann wunderst du dich, dass ein Gerät zwei Wochen später nur die Hälfte kostet. Richtig, aber ich meine, es hat ja auch damals bestimmt keiner Platz gehabt, sich so eine Riesenmaschine da ins Haus zu stellen. So groß waren die ja auch nicht. Na, du hast doch damals... Ja, also ja, viel früher, ja. Aber wie gesagt, das brauchte ja auch keiner. Wozu, was willst du? Es ist ja, selbst, ich möchte mal meinen, Anfang der 80er und 90er, wir hatten dann Computer gebraucht. Und wozu? Wozu braucht man heutzutage einen Computer? Ohne Internet. Für die Kommunikation. Achso. Ja, klar. Ja, gleich weggesehen. Wozu braucht man einen Computer, wenn man kein Internet hat? Vielleicht um sein Buch zu schreiben. Ein Buch? Als Autor. Ja, nee, ich meine mal ganz stinknormal Privatperson. Als Privatperson? Braucht keinen Computer. Ja, nicht. Um eine Bewerbung zu schreiben hat man. Also man hatte nachher einen Computer, dass man Briefe schreiben kann. Ja. Das hat man damals nicht mit Bewerbung oder so. Oder mal ein Computerspiel spielen. Ne? Ja. Aber ansonsten ist so ein Computer völlig sinnlos. Ja. Was machst du jetzt aktuell am Computer? Gar nichts mehr. Also ich arbeite nur am Computer. Denn unsere Bilder bearbeiten. Also. Ja. Also bloggen, Internet, ja. Was machst du ohne Computer am Internet? Gar nicht. Mich informieren. Siehst du? Mach ich im Internet. Und dazu brauchen wir ja nicht wirklich einen Computer. Und twittern und. Ja, Internet halt, ne? Ja. Aber ohne, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich brauche keinen Computer. Also ich brauche den zum Arbeiten und das war's. Ja. Für alles andere habe ich ein iPad. Seitdem ich mein iPhone habe, mache ich meinen Rechner so gut wie gar nicht mehr an. Siehst du? Ja. Aber Videospiele, ne? Videospiele. Also ich hatte 1958. Genau, habe ich auch. Kam wohl das erste Computerspiel heraus. Tennis for Two. Heraus ist aber falsch, weil ich denke, es war letztendlich nur eine Spielerei. Tennis for Two. Genau. Weil das ist an der Uni entstanden, ne? Ja. Und das war auf einem Computer, das war auf dem Oszilloskop, haben die es gespielt. Das war auf dem Oszilloskop? Ja, Tennis for Two, gibt es ein Video zu, suche ich dir gleich raus. Das war ein 5-Zoll-Bildschirm, ein 5-Zoll-Oszilloskop. Und du hast recht. Du musst mal das Video... Ja. Ach, du hast ja kein Internet. Ich habe kein Internet. Nee. Ich zeig's dir gleich mal. Ich habe deinen WLAN-Zugang noch nicht. Ja, das war auf so einem Oszilloskop und das war Tennis von der Seite gesehen. Ja, genau. Also sprich, man hat die waagerechte Linie. Was den Boden darstellt, ne? Genau. In der Mitte eine ein Kästchen hohe, also wer ein Oszilloskop kennt, ein Kästchen hohe Linie, was das Netz darstellt. Und der leuchtende Punkt, der übers Netz fliegt. Und gesteuert hat man das mit einem... Warte mal hier. Ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast. Das ist nämlich super interessant. Nee, wir tun es auch unter www.selfmedia.de/blog. Könnt ihr euch das mal anschauen, wie das erste, also offiziell erste Videospiel aussah. Gesteuert wurde es mit einer Kiste, die ein Drehrad und einen Schalter hatte. Und dann hast du... Mit Potentiometern so eine Art. Oder? Genau, genau. Und da hast du, ja hier, man sieht's, ne? Da hast du halt gesteuert, wie soll der Abprallwinkel sein und wann soll zugeschlagen werden, ne? Und das Ding laut deutscher Wikipedia ist es irgendwie riesengroß gewesen, aber. Erkennt man auf dem Video nicht so. Sieht man leider nicht. Ich habe Fotos gesehen und das sieht aus so groß wie eine Mikrowelle. Und ich glaube, das stand auch in der englischen Wikipedia, dass es so groß ist wie eine Mikrowelle. Ja. Dieser ganze Kasten, der da dran hängt. Es läuft ganz schön flüssig. Was? Das Spiel? Ja. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Und die... Ja, vor allem besser als Pong, so mit diesen leuchtenden... Ja, und Pong kam erst noch ein paar Jahre später, ne? Ja. Die Idee für dieses Spiel, also das so das Konzept quasi dafür aufzubauen, das hat wohl 2 Stunden gedauert. Und das letztendlich das Gerät so zusammenzubauen, das hat irgendwie 3 Wochen gedauert, der Zusammenbau. Und lustig war, also das hatte sogar Sound beim Ballberühren. Ja, das haben wir ja gerade gehört. Und diese Maschine, wo das Spiel drauf lief, die war für ballistische Berechnungen da. Also da wurden Flugbahnen von Raketen berechnet mit. Ja. Und da kann ich dir sagen, die haben da dann gesessen und haben garantiert rumgegeigelt und rumgespielt. Die haben nicht mehr gearbeitet. Ja, definitiv. Also, und Google macht es ja auch so, ne, dass er sagt, hier, 20% eurer Arbeitszeit, habt einfach Spaß, weil dann stehen einfach mal die besten Sachen. Ne? Und dieses Tennis for Two, das wird ja später auch noch eine riesen Rolle spielen. Um das Tennis for Two schnell noch abzuschließen, die haben das 2008 zum 50. Geburtstag nachgebaut. Ja. Die haben 3 Monate gebraucht, das nachzubauen. Weil sie so eine Teile gar nicht mehr hatten, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war das Problem. Ja. Und das Tennis for Two wurde dann auch vergrößert, also auf einen größeren Bildschirm gebracht. Ja, und es wird halt als das offiziell erste Videospiel gehandelt. Ja, genau. Was es aber nicht sein soll. Denn es gab noch 2 Spiele davor. Meinst du dieses OXO? Genau, also Tic-Tac-Toe, OXO. Genau. Von 1952. Und das andere war so eine Raketensimulation. Die hat eigentlich keinen Namen, aber ist angeblich dann doch wieder. Und die war von 1947. Und die waren beide sogar auf dem CRT-Monitor schon, also auf einer richtigen Bildröhre und so, wie das Kathodenstrahlröhre. Ja. Oder wie die heißt. Da waren sie. Die Raketen. Genau. Ja, das waren. Also, aber Tennis for Two wird so als das erste. Das erste offizielle Videospiel, genau. Ja, dann 62 Space War. Für den PDP-1, keine Ahnung, was das für ein Rechner ist, wir haben uns vorhin angeguckt, das war auch so einen runden Bildschirm, so einen habe ich auch noch nie gehört. Mäßigen, also. Ne? Ja, und Videospielkonsolen, die Idee, die kam 1967 auf. Genau. Ein Deutscher. Bin ich auch ein Fan jetzt von. Ich habe mich dem PC so etwas abgeschrieben. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich möchte aber fast meinen, dass also der Computer war ja zuerst da, haben wir ja festgestellt. Ja. Und jetzt kommen die Videospielekonsolen und ich glaube, die haben wiederum den Computer. Als Spieleplattform, ja. Als Spieleplattform so in die Haushalte gebracht. Ja. Ja. Also die Computer haben sich ja nebenbei auch noch entwickelt. Mhm. Aber 67 kam, ich glaube, der Herr Bär war es gewesen, ein Deutscher, der in New York lebte, der wohl nach dem Krieg nach Amerika gegangen ist. Der kam auf die Idee, die 40 Millionen Fernseher, die es in den USA gab, doch irgendwie zu nutzen. Ja. Also nicht nur zum Fernsehen. Genau, nicht nur zum Fernsehen. Man könnte ja mehr mitmachen. Und der hat, da wurde dann so ein Prototyp entwickelt, der nennt sich die Idee 67, die hat man TV Gaming Display genannt, also an dem Fernsehgerät spielen. Ja. Und der Prototyp, der als Konsole dann gebaut wurde, das ist die Brown Box. Findet man ganz rar verstreut noch Bilder im Internet. Also wenn er danach sucht, ist es ganz schwierig, da was zu finden. Und das Spiel darauf, das hieß Ping-Pong. Ping-Pong. Ah, und jetzt sind wir wieder bei... Pong. Nee. Nicht? Bei dem anderen Spiel, was wir gerade gesehen haben, auf dem Oszilloskopen. Ja. Zufälligerweise ist es genau dasselbe. Das Prinzip ja. Nur die Perspektive ist eine andere. Genau. Ja. In dem einen haben wir von der Seite drauf geguckt und bei Pong guckst du von oben rauf. Und es kommt sogar so, dass die das Tennis for Two gemacht haben, dann später noch gegen das Patent von diesem Ping-Pong-Spiel klagen. Ja. Ja. Gab es das damals schon? Was? Geistiges Eigentum? Nennt man das? Natürlich. Patente, also ich glaube... Ach so, ja klar. Ja. Also Patente, glaube ich, gibt es... seit wir denken können. seit die Welt sich dreht. Ja, dann... 71... kommt ein sehr genialer Videospielautomat auf den Markt, und zwar Computer Space heißt er. Der wurde von einem der Atari-Gründer entwickelt. Und weißt du, was ein Spiel gekostet hat? Na? 25 Cent. Nein. Und warte mal, also hier an so einem Automaten, ne? Oder genau, das ist ein Automat. Ein Spiel 25 Cent. Und der sieht hammer aus, also sehr futuristisch. Ich gucke gerade mal, ob ich da auch ein Bild zu finden. Computer Space. Das ist absolut das 70er-Jahre-Design. Ja. Computer Space. Das Spiel ist auch das gleiche, oder wie? Weißt du das? Nee, ich glaube, da war eher ein Raketenspiel drauf. Ja. Space. Ja. Ach nee. Der Tatsache. Sieht total abgefahren aus, die Kiste. Wer sie mal sehen möchte, der muss sich mal einen weißen Hai angucken. Soll total... Ach nee, das ist wie dieses Raketenspiel vom Prinzip her. Na, meine ich doch, das Space War oder wie das genau, ist. Ähnlich genau, ähnlich wie Space War sieht es aus. Und, mit mehr Sternen. Nur mit mehr Grafik, genau. Der sieht total abgefahren aus, das Teil. Also, ja, das kann man sich angucken in der Weißen Hai. Also im Weißen Hai soll es vorkommen. Nein. Da soll dieses Ding einen Filmauftritt quasi haben. Ja. Ja. Und jetzt... Kurz nachdem einer der Atari-Gründer diese Maschine gegründet hat, kommt er auf die glorreiche Idee, Atari zu gründen oder mitzugründen. Und die gibt es immer noch. Und da sind wir 1972. Gibt es die wirklich noch? Ja. Nee, Atari? Atari, habe ich gehört, ist... ist pleite gegangen. Also wurde ist hin und her verkauft worden. Genau. Ja. Atari. Atari, da kann ich dir sagen. 1972 gegründet. Und Atari bedeutet... Treffer beim Go, dieses Spiel, ne, dieses chinesische mit den weißen und schwarzen Plättchen. Ja. Und da ist, wenn man da einen Treffer oder einen Erfolg landet, nennt sich das Atari. Daher kommt der Name. Treffer. Okay, Erfolg. Wusste ich auch noch nicht. Ja. Und ursprünglich sollte das Gerät, ich weiß nicht, ob es ein Märchen ist, oder sollte die Firma Syzygy heißen. Also SYZYGY. Aber der Name war schon vergeben. Oder für was anderes wurde schon genutzt, die Marke. Ja. Oh mein Gott, haben die ein Glück. Atari hört sich doch so viel besser an. Ja, und das Logo, das Atari-Logo, hat doch diese Streben so in der Mitte, die so komisch aussehen. Ja. Das soll der Fujiyama. Fujiyama? Ah. Ich glaube, nee, der höchste, dieser Berg. Ist das dieser höchste? Ich dachte immer, Mount Everest wäre der höchste. Nein, ich meine, wir waren in Japan. Das ist ein hoher Berg in Japan, wo wir uns darauf einigen. Das Sony Center hat nämlich das gleiche. Das Dach im Sony Center. Ach so? Hat es also auch dem Fuji nachempfunden? Na ja, auch auf jeden Fall dem höchsten Berg da irgendwie Japans oder so. Ja, hat auf jeden Fall soll das gleiche. Wir können ja mal einen Podcast über Berge machen, da wissen wir das dann genauer. Ja, Was ich interessant fand, Steve Jobs hat auch bei Atari gearbeitet. Ach echt? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Und also die Entwicklung von Atari, also in diese firmengeschichtsmäßig, war nicht so berauschend, fand ich. Also dann 1976 wurde die Firma schon wurde Atari aufgekauft von Warner Communications. Hm. Dann 1980 streiten sich die Gründer. Was entsteht daraus? Activision und der Amiga. Oder die Firma Amiga. Ja. Ne? Dann 1990 Einbruch der Firma. 1993 ist es vorbei. 1998 kauft Hasbro Interactive die Rechte. 1998, genau. 2001 übernimmt Infogrames die Markenrechte von Atari. Stimmt. Kennt man auch noch. Ist mit dem Stink, ist mit dem Gürteltier, oder? Ja, genau. Ha? Richtig. 2003 firmiert Infogrames sogar unter dem Namen Atari wieder. Ja. Ja. Da kenne ich die nämlich noch. Ich wusste noch die. 2005 kommt die Konsole Atari Flashback auf den Markt. Habe ich gehört, nie gesehen. Doch, ich glaube, es ist ja so Joystick gewesen. Also das war so, da wurden die Spiele auf diesem Joystick schon vorinstalliert. Bin das mir aber nicht sicher. Ach nee, weiß ich auch nicht mehr. Ja, 2009 zieht sich Atari aus Europa zurück und ja, das war es dann mit Atari auch. Ne? Ja, aber vorher haben sie halt noch einiges zur Entwicklung der Videospiele beigetragen. Pong. Ja. Auch sehr kreativer Name. Ja, warum? Weiß nicht. Weil Ping-Pong schon vergeben war. Achso, ich dachte, das kommt vom Geräusch her so. Pong. Der Atari-Gründer, der hat nämlich einige Zeit zuvor Ping-Pong gespielt. Dieses Ping-Pong von dieser Brown Box. Stimmt, da ging es doch auch darum, dass die Idee geklaut war, ne? Ja, und fand das so toll, dass es halt Pong entwickelt. Der war halt schneller. Und witzig fand ich, dass die Originalversion von Pong ursprünglich USK 18 war. Nein. In Deutschland, ja. Ei? Keine Ahnung. Weißt du auch nicht. Computerspiele können süchtig machen, keine Ahnung. Also es wurde dann auch korrigiert noch später. Ach so, ja. Und Atari musste dann auch wegen Pong 700.000 US-Dollar Lizenzrechte oder für die Nutzung der Patente zu bezahlen. Das sind aber bestimmt auch bloß Peanuts, oder? Das waren für die nur Peanuts, weil Pong lief natürlich wie die Bombe. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich überlege gerade, hatten die den Spielautomaten Pong da schon? Nee, ich weiß es gar nicht. Weil Pong gab es ja auch als Konsolenvariante. Nee, ich glaube erst als... Nee, die Pong-Konsole kam erst viel später, stimmt. Genau, erst war das dann so ein Arcade-Teil, was dann irgendwie, ich glaube, $1,000 gekostet hat, ein so ein Automat, ne? Was die kostet, weiß ich nicht. Meinst du, die hat man kaufen können? Die haben die auch irgendwo aufgestellt. Habe ich einen Preis, was man bezahlt hat? Nee. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich der Automat war. Ich glaube, irgendein Automat wurde mal für $1,000 irgendwo hingestellt und dann wurde das immer mehr verkauft. Und ja. Ja, auf jeden Fall, die Spielautomaten sind früher gelaufen, die haben in jeder Ecke gestanden, ja. Ne? Bevor sie in die Spielhallen abgeschoben wurden. Kennst du überhaupt noch irgendwie richtig? Also so eine Spielautomatenläden, wo so ein Automaten stehen? Also jetzt außer hier irgendwie... Ich überlege gerade. Ja, nee. Wie heißt das? Da einarmige Bandite oder so? Nee, dann das sind ja Spielcasinos. Das sind ja, nee, das ich meine mal so... Nee, richtige Spielhallen, also so eine Automaten stehen ja, wenn dann in Spielhallen. Ja, nee, so eine meine ich ja nicht. Also so einen einarmigen Banditen meine ich ja nicht. Meinst du schon so richtig? Nee, richtig, aber so Videospielautomaten. Ja. So wie man so aus Tron kennt. Oder Terminator 2. Oder Terminator 2, genau. Nee, sowas steht heutzutage in Spielhallen. Ob es schon Spielhallen gibt, frage ich mich. Flipper-Automaten kenne ich noch. Ja, das sind ja Videospiele ohne Video. Die gab es bestimmt noch viel zeitiger. Aber wo wir gerade bei diesem Retro-Thema sind, bin ich halt auf Flipper-Automaten gekommen. Ja. Nee, ich glaube, Videospielautomaten. Ich glaube, die standen früher mal so eben im Supermarkt. Da fällt mir halt ein, das gibt in Karlsruhe ein Museum, die Leute sammeln so eine Teile und reparieren die wahrscheinlich auch. Da gibt es auch einen Podcast mit Tim Pritloff zu, wenn man es ganz genau wissen möchte. Dann muss Chaos man Radio Express? Chaos Radio Express war es. Arcade Games. Oder die haben, genau, die haben sich mal ganz intensiv über und über Arcade Games unterhalten. Genau. Ja. Das ist bestimmt mal ganz interessant, wenn ich da mal bin, dann... Hätte dir ja vorbereitend nochmal anhören können. Achso, ich dachte, ich sollte jetzt vorbereitend da mal hinfahren. Nee. Ich hatte nämlich auch, stimmt, ich hatte den Podcast auch gehört und von dem Museum auch gehört und hatte dann aber mitgekriegt, dass es leider in Karlsruhe ist, was ja nicht gerade um die Ecke ist, wenn man in Berlin wohnt. Ja. Aber ich muss schon sagen, dieser Tim Pritloff ist echt eine Podcast-Maschine, oder? Warum wirft er so viel auf den Markt? Oh, und hast du mal geguckt bei iTunes? Wie viele Podcasts? Ja, ich muss sagen, so, also alles ist da jetzt auch nicht so interessant. Wir hatten ein paar gute Sachen und auch Chaos Radio Express kann man wirklich mal empfehlen. Ne? Und das normale Chaos Radio? Ne, das finde ich wiederum nicht so gut. Nicht? Nee. Finde ich gut. Möchte mir aber nicht weiter zu äußern. Warum. Okay. ja, 1972, also ist Pong auf den Markt gekommen und parallel dazu die Spielekonsole Odyssey, ja. Genau. Und die ist nämlich aus der Braunbox hervorgegangen. Das Ding kenne ich auch nicht. Ich kenne mich ja viel aus dem Spiel. Ich habe Bilder von dem Teil gesehen, das wurde dann auch in Deutschland verkauft und da, glaube ich, mit Philips-Logo. Hm. Also das war ja Magnavox und Magnavox waren dann nachher diejenigen, die von dem Tennis for Two eins auf die Mütze bekommen haben, weil die sagten, es ist geklaut gewesen, diese Spielidee für Ping-Pong. Ja. Und lustig war ja auch, Ping-Pong wurde ja in unterschiedlichen Farben als anderes Spiel verkauft. Ne? So ein grün war es Tennis und blau Eishockey. Also wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast schon mal kurz so intelligentes Marketing. Und dann, was ich auch ist für jeden was dabei. Also bei diesen Arcade-Automaten ganz lustig fand, die hatten ja noch keine farbigen Bildschirme. Ja. Aber du hattest davor gestanden, du hattest bei... eine blaue Klebefolie, wo wir mit Klebefolie gearbeitet. Und da gibt es ja dieses Spiel, wo man diese Raumschiff abschießen muss. Wie heißt denn das? Space Invaders? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon... Das hieß damals, glaube ich, Space Wars, ne? Nee, kann Space sein? Wars hat... Das hat man das war ja, was wir gerade gesehen haben. Genau, mit der Arcade. Hieß es schon immer Space Invaders? Ja, auf jeden Fall, die haben da Teile des Bildschirms mit farbiger Folie abgeklebt, dass unten halt, die waren eben, weiß nicht, rot oder weiß und oben, das war grün. Also es war kein Farbbildschirm, sondern einfach nur die Folie halt drauf. Tricky. Ja, fand ich auch sehr coole Idee. Also, ja, und diese Spielkonsole hat übrigens 100 US-Dollar gekostet. Jetzt mal heute. Für damals schon eine Stange Geld, oder? Jetzt müsste man wissen, was 100 Dollar damals waren, 1972. Ja. Ne? Und jetzt kommt der Hammer: 1975 hat es nur 50 gekostet. Und da sieht man, die Preisentwicklungen waren halt schon immer so krass. Ja. Ne? Wir hatten es vorhin mit dem ersten Computer, der ursprünglich 1 Million kostet. Ja. Und dann irgendwie 10 Jahre später kriegst du das Ding für 30.000. Also und für Markttop. Ja, so halt für Privatgebrauch. In klein und für 30.000. Also, ja, die Frage ist, wann da das Ende der Latte erreicht ist. Ja. Ja, dann, ich weiß gar nicht, eigentlich können wir die 70er ja fast schon noch zu Ende bringen. Midway. Was 1973, Midway lizenziert Pong. Genau, Pong ist überhaupt von der Midway. Renner. Boah, die sind ja auch schon. Das ist dann eben als Winner, haben die das, glaube ich, verkauft. Ne? Ja. Also es hieß dann Winner bei denen. Midway, die kenne ich auch noch. Gibt's also noch, oder was? Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Das von einer ganzen Weile gab es die auf jeden Fall. Ja, dann gab es noch einen Spielautomat, auch 73 L-Pong hieß der. Jetzt frage ich mich gerade, ob der auch das Pong-Prinzip aufgegriffen hat. Ich will jetzt kurz nachgucken. Ich weiß nicht, wer jetzt den Pong nicht kennt. Man sieht Pong links einen Strich, einen senkrechten, rechts einen senkrechten Strich. Der linke und der rechte Strich werden jeweils gesteuert von einem Spieler. Ja. Und in der Mitte ist eine Linie, das ist also, dass jeder seine Spielhälfte hat, obwohl es eigentlich wurscht ist, weil man eigentlich sich ja immer am Rand hoch und runter wegen kann. Eben, und dann geht ein Ball hin und her und man muss den Ball im Spiel halten. Das ist Pong. An dem der Ball immer an diesen weißen Strichen abprallt. Genau. So wie schon Jahre vorher. In unterschiedlichen Winkeln. Und ich glaube, ich sehe gerade die L-Pong-Automaten, es ist unglaublich. Aber ich würde fast behaupten, das ist genau dasselbe Spielprinzip. Ja. Ja, ist so. Also es ist wahrscheinlich echt unglaublich. Oder ist das einfach... Es sind ein paar mehr Striche auf dem Bildschirm. Möglicherweise kann man das zu viert oder was spielen. Naja, also, ich meine, irgendwann haben sich mehr Arbeit gemacht, wa? Ich meine, man könnte auch einfach was noch kleben, eine andere Folie draufkleben. Dass man sich über Jahre so an ein und derselben Idee festhält... Ja, mein Gott, das war doch damals bestimmt noch nicht so ein Hobby wie heute oder so. Das hat 58 angefangen und 73 kommen immer noch Spielautomaten raus. Nagelneue Spielautomaten. Ja. Die Spiel von... vor 20 Jahren fast. Oder vor 15 Jahren. Aber guck doch mal, wie es heute ist. Ich meine, heute ist es nicht anders, oder? Ja, doch schon. Ich meine, jeder hat hier eine Wii zu Hause zu stehen oder so. Und damals war das wahrscheinlich noch nicht so großes Hobby. Ja, 75 und kommt die Pong-Konsole raus. Noch nicht so bekannt und... Ja gut, das konnte sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Ja, trotzdem. Ja, 25 also es gab ja auch andere Spiele, muss man auch dazu sagen. Aber Pong hat sich halt echt hartnäckig gehalten. Ne? Ja. Ja, 75, wie gesagt, als Konsole dann auch, nachdem es... Das wird es nicht nochmal geben, denke ich. 72 als Automat gut gelaufen ist, hat man das Ding dann echt auch... Oder sind die Fortsetzungen? Pong 2. Nein. Aber Gran Turismo, ich meine, hält sich immer auf dem Markt. Jetzt mit Gran Turismo 5 oder so. Ja. Das ist eigentlich auch kein anderes Spielprinzip. Ehrgeiz ist zu verbessern, ja. Ich meine, okay, Grafik wird besser, mehr Autos kommen besser, und so. Aber am Spielprinzip ändert sich nichts. Ja. Und dann sind wir schon in den Jahren, wo der... Dann könnte der Pong auch einen Vierspieler-Modus haben. Ich weiß gar nicht, ob es das hatte. Gab es bestimmt mal eine Version von. Auf jeden Fall gibt es heute so eine Nachmacher-Spiele, sag ich mal. Gibt es Pong noch? Ja, die heißen bestimmt nicht Pong. Also ich habe mal so ein Spiel gesehen, was so ähnlich funktioniert. Und dann spielt es halt zu viert. Kriegt jeder seinen Bereich, oben, unten, links, rechts und so. Und das sind halt vier Spieler. Ja, kann ich dir gleich auch noch was zu zeigen auf dem iPad? Ich weiß, auf dem C64 gab es Arkanoid, was ähnlich wie Pong war. Das Spielprinzip ist ja da, du hast am unteren Bildschirmrand einen Balken, den du hin und her bewegst und musst oben Steine, Breakout. Ach so, das ja. Breakout, das ist, ja. Ist im Prinzip... Ich dachte, die haben Pong einfach bloß um 90 Grad gedreht. Letztendlich, wenn du es genau nimmst, schon. Und der Gegenspieler ist kein Gegenspieler, sondern der Gegen... Eine Mauer, die kaputt geht. Du musst halt Steine abschießen und sammeln. Also, ja, und dann sind wir eigentlich mit 76 auch schon in der Zeit, wo es dann mit dem Heimcomputer so ein bisschen losgeht, ne? Der Apple I war 76. Wird erfolgreich eingeführt. Ja, dann 77 kommt der Atari 2600 Codename Stella raus, als VCS. VCS, genau. Genau, ja. Und Commodore bringt einen auf den Markt, der Apple II kommt raus. Ja, also da geht es dann mit den Computern los. Ne? Und genau, was können die Computer? Sicherlich auch Spiele. Und rechnen. Ne? Und rechnen, wie vorherigen Jahren. Und jetzt wollte ich gerade mal gucken. Was hatte ich gesagt? Und 78 kommt dann der Spielautomat Space Invaders. Ach, da erst? Ja. Und der war in Farbe, durch die Folien. Was wollte ich gerade nachgucken? Weiß ich nicht, ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Nee, ich wollte doch irgendwas, ich hätte gerade gesagt... Wir können leider nicht zurückspulen. Irgendwas mit Arkanoid hatte ich gesagt. Wir hatten gesagt Pong. Ja. Apple wird eingeführt. Apple 1, 2. Ach Mensch, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Pong-Konsole. Die Pong-Konsole? Ja, wie auch immer. Wenn es mir einfällt, dann bringen wir mal was im nächsten Podcast. Genau, Commodore hat es ja erwähnt. Ja. Und... Ja, damit steht der Computer und die Spielekonsole in unserem Wohnzimmer. Immer noch die von damals? Mein C64 habe ich weggeschmissen. Echt? Ich habe geguckt, was der noch wert ist. Ey, darfst du das nicht so laut sagen. Doch. Es gibt Leute, die zuhören, die das nicht so toll finden. Ja? Dann... Ich wollte ihn erst verkaufen, weil ich ihn nicht wegschmeißen wollte. Und ich hätte noch... Nur, ich habe noch nicht ich mal... weiß gar nicht, was jetzt schlimmer ist, den zu verkaufen oder den wegzuwerfen. Ey, na, vom Wegwerfen hat keiner mehr was von. Vom Verkaufen hat, bleibt er wenigstens noch erhalten. Das Problem ist bloß, dass ich geguckt habe auf einer Plattform und da wurde der Commodore mit eigenem Monitor, glaube ich, und Floppy-Laufwerk, was ich ja beides nicht hatte, für 5 Euro oder 6 Euro verkauft. Echt? Ja. Jetzt sind einige Leute auf diese Plattform stürzen, wie heißt die? Ebay war es damals. Ach so. Also eBay. Da hab ich mir gedacht, mein Gott, wenn ich hab noch nicht mal Monitor, kein Floppy-Laufwerk, dann kann ich auch wegschmeißen. Ja, das ist ja schade. Mensch, Pong. Ich wollte dir mal die aktuelle Pong-Version auf dem iPad zeigen. Wie Pong im 21. Jahrhundert aussieht. Da heißt es nämlich Multipong. Und Multipong... Wir haben keinen Platz, ne? Nee, ich will es dir auch nur zeigen, also dass das hier so grob ist. Multipong, da sitzt man von vier Seiten um das iPad rum und jeder hat einen so einen Schiebebalken. Die Kugeln sind aus Metall mittlerweile, der Schiebebalken auch. Ne? Und du hier siehst das ja schon, ne? Und dann tauchen halt auf dem Bildschirm immer Gegenstände auf, genau. Da hast du also auch den Arkanoid oder diesen Breakout-Effekt mit drin. Ja, also selbst... Und Musik? 40 Jahre später ist Pong immer noch der Renner, ne? Ja. Und ich möchte nicht wissen, ob man dafür noch Lizenzgebühren zahlen muss, wenn man jetzt so ein Pong-Spiel macht. Das weiß ich gar nicht. Aber bei Musik sind es 75 Jahre, ne? Ja, ich weiß nicht, wie es bei Computerspielen ist. Ja. Na, in dem Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel kaufst, dann so kaufst du ja nicht einfach die DVD und das gehört dir, sondern du kaufst ja was den Inhalt auf der DVD. Nutzungsrecht. Genau. Oder? Schon teuer, und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich auch verboten, deine CDs, also deine Spiele gebraucht weiter zu verkaufen. Weil du ja gar nicht das Recht dazu hast, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie das zu sehen ist, ob das als Besitz zu sehen ist. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch viel Rechtsunsicherheit auf beiden Seiten. Auf jeden Fall macht man es nicht, gebrauchte Software verkaufen, das stimmt schon. Obwohl, wenn ich jetzt ein Wii-Spiel habe, ja, zum Beispiel, warum soll ich das nicht verkaufen? Also nee, da wird ja sogar aufgefordert, Mediamarkt. Haben wir auch einen Artikel drüber. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Also ich glaube, beim Computer ist es was anderes, wenn man da die Möglichkeit hätte. Aber du machst ja dann wieder Geld mit dem gekauften Artikel. Ja, was heißt denn Geld? Ja, ich meine, klar, natürlich hast du einen Verlust. Meinst, ja. Aber nee, aber soll das, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das verboten ist, weil sonst würde Mediamarkt nicht offiziell dazu aufrufen, dass man... ich glaube, es macht bloß keiner was dagegen. Ja, meinst du, es ist verboten, rechtlich? Na, ist doch egal. Wir sprechen. Na, interessant ist schon, beim Computer ist es interessant, weil da sieht man es dann schon anders, wenn man ja sagen könnte, dass das... Bei den Hauptkopien? Ja, dass das halt, man zieht sich eine Kopie und verkauft dann das Original. Ne? Ja. Ja. Ja. Wer weiß. Haben wir es bis zu den 80ern geschafft, ne? Haben wir es bis zu den 80ern geschafft, genau. Also sind wir weitergekommen. Ich sehe schon den nächsten Punkt. Was? Den ganz bekannten Pac-Man. Pac-Man. 1980. Wird zum meistverkauften Videospiel. Pac-Man, nicht Pac-Man. Pong. Ich hätte gedacht Pong. Ja. Also Pong ist, glaube ich, das erfolgreichste. Ja, Pong. Von Pong gab es ja so viele Versionen. Könnte man eigentlich schon denken. Also ihr wisst ja. Einfach eine andere Klebefolie drauf, schon hat es einen anderen Namen. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht das meiste. Einfach ein anderes System, sind. Anderer Name. Ne? Tennis for Two, Ping Pong oder Pong. Wie auch immer. Ja. Ja, ja, nee, dann denke ich... Heben wir uns die 80er auf. Heben wir uns die 80er auf. Und dann sind wir auch schon eigentlich bei den 80ern so weit, dass wir direkt mitreden können. Den habe ich jetzt schon gar nicht mehr... Wir haben schon Überstunden geschoben. Ja. Ich habe gar nicht mehr drauf geguckt auf die Sanduhr. Wir können ja jetzt nicht schon alles verraten. Nee, eben. Mhm. Nächstes Mal wird aber, glaube ich, keine nächste Fortsetzung. Podcast wird mal anderes Thema. Ja, wir können ja nicht mal nur über Videospiele reden. Das wird mit Maren. Ich werde sie verarschen. Ah, nee, hörst du das jetzt schon? Nee, kann... Nee. Das könntest du schon hören. Verdammt. Nee, dann werde ich sie nicht verarschen. Ich verarsche sie natürlich nicht. Natürlich nicht. Also warum zwinkerst du? Ich habe sogar geschafft, verbal zu zwinkern. Nee, müssen wir mal gucken. Wird bestimmt lustig mit Marien. Ja. Wenn ich sie dann nicht verarsche. Magst du dein Thema verraten? Urlaub. Das sagst du jedes. Also, auch heute hat Holger wieder verraten, dass wir beim nächsten Mal mit Marien über Urlaub reden. Ja, sie weiß es ja nicht. Und ich habe möglicherweise auf einem Server noch 2 oder 3 Podcasts entdeckt. Podcast oder Podcasten? Podcasts, die wir gemacht haben. Mit Marie die wir gemacht haben? Ja. Genau, ich überlege und ich überlege, dass wir die auch mal so hier mit einbringen. Ja. Die sind mal recht kurz gewesen. Kann es sein, dass wir da irgendwie bei 10 Minuten, 20 Minuten waren? Mhm. Sehr unterhaltsam. Weiß ich gar nicht. Ich will noch gar nicht so viel verraten. Aber du weißt, worum es geht. Ja, aber nicht ich, so viel. Das ging um ein anderes Projekt, oder? Genau, aber das ist eine lustige Sache gewesen und die würden halt jetzt irgendwie in der Versenkung verschwinden und deswegen denke ich, die werde ich auf jeden Fall mal auffrischen und formeln. Okay. Weil ich kann mich daran erinnern, da ging es. Das war auch beim Reden. Da ging es um eine lustige Geschichte, die sehr viel Erotik enthalten hat. Ich kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Ach nee, ich bin nicht so froh. Ja, du weißt auch schon mal. Ja, wir können es ja im Podcast. Was? Strom? Sound. Egal, Strom. Mehr Fragen kann ich nicht. Die werde ich auf jeden Fall mal. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das ist noch eine ZIP-Datei gewesen auf dem Server. Ich habe noch nicht gesehen, was drin ist. Naja, aber ich guck mal. Ich glaube schon, dass es sind. Ja. Okay. Ja, das war's für dieses Mal. Ja, haben wir die 2 Stunden leider nicht geschafft. Leider. Wir können auch weitermachen. Nee. Hast du noch so viel Akku? Ihr habt vielleicht ein bisschen ein paar Informationen rausziehen können. Ja. Ne? Und wisst jetzt, den Computer, den gibt es ja schon so lange und davor gab es noch Dinge ins Maschinen. Und seid vielleicht auf den Geschmack gekommen, Pong zu spielen. Pong, ja. Oder auf den Geschmack gekommen, euch mal zu informieren, wie es denn davor aussah. Weil das war ja auch interessant. Genau, wir haben ja gesagt, wir sollt euch die Bilder angucken. Guckt euch die Bilder an, wir haben alles verlinkt im Beitrag unter silfmedia.de/blog. Ja. Ja, und dann, wenn ihr da noch Fragen habt oder Ergänzungen, könnt ihr die gerne in die Kommentare werfen. Genau. Gut, wir legen uns jetzt wieder hin. Ja. Schlaf schön. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Ich wollte heuer jetzt gerade irgendeinen coolen Slogan entlocken. So spontan bin ich dann auch nicht. Ja, wir reden, glaube ich, schon zu lang. Also okay. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Genau. Holger, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Wir sehen uns, ja. Beim nächsten Podcast. Genau, wieder nackt. Dann mit richtig großem Ständer hier am Tisch. Also mit so einem Mikrofonständer. Ja, das ist schon, was ich meine. Ich mache ein Foto. Okay. Also. Okay, tschüssi. Bis demnächst. Ciao.